Dropkick Drama 141. Thomas schwimmt schon wieder zu Hause. Wir sind wieder da. Bonjour, Armbanduhr. Ja, da sind wir wieder. Letzte Woche gab es eine kleine Pause, ungewollt. Thomas konnte leider auf einmal nicht mehr reden. Ja, auf einmal ist gut. Das war halt eine Erkältung und die ist auch leider immer noch nicht ganz weg. Aber nee. Ich kann wieder sprechen. Ja, wir hoffen drauf, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass Thomas genauso klingt wie ich vor circa 3 Wochen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, also wir werden es sehen. Aber die Sendung heute ist zeitlich limitiert. Auf was für eine Länge? Wir müssen spätestens, also maximal 90 Minuten, um 17.30 Uhr spätestens muss ich auflegen, weil heute Abend ist ja die Record-Release-Party für die 3-Fragezeichen-Folge, die nächste Woche erst erscheint. Ja, da wollte ich dich sowieso jetzt noch drauf ansprechen, also da musst du dann auf jeden Fall mal... Also nächste Woche werde ich die Folge dann ja auch haben und gehört haben. Dann können wir nächste Woche direkt mal drüber sprechen, wie du die so live fandst, was bei so einer Record-Release-Party gemacht wird und wie ich die Folge fand. Ja, ich werde sie ja dann heute Abend schon zu hören kriegen. Ich dann ja nächsten auch nicht, Freitag. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht so genau, wie das ist. Also ich weiß nur, dass der Oliver Rohrbeck da ist und der wird sicherlich irgendwie so ein paar Geschichten erzählen. Ja, genau, so ist das und dann wird die Folge vorgespielt. Der Rohrbeck hört die zu. Ja, meistens, das ist ja auch komisch. Meistens ist es so, ich dass... Ich spiele da einfach die Folge vor und man sitzt da irgendwie mit 500 Leuten und hört sich die zusammen an oder gibt es da irgendwie Leinwandprojektionen ja, so oder erzählt er zwischen den Kapiteln der Folge noch irgendwas? Also das weiß ich nicht, wie das ist. Nee, also ganz so viele sind das ja, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die Record-Release-Partys sind immer recht klein gehalten. Naja, auf jeden Fall wird die dann vorgespielt, so was, also wie ich also das... Also ins Kapitol würde ich mal vermuten, gehen von der Zahl der Leute 1.000 bis 2.000 rein. Ja, ich glaube nicht, dass es so viel wird. Auf jeden Fall... Ja, aber ich denke, dass sie mindestens mit 500 rechnen. Also beim Konzert ist das natürlich so, dass die Leute dann in dem Innenraum stehen. Da vermute ich mal eher, dass sie das bestuhlt oder so haben. Klar, das ist alles bestuhlt. Aber ich denke, es wird auch nur Innenraum geben. Ja, es gibt da keine Tribünen, dafür ist das zu klein. Es gibt nur oben noch eine Loge, die würde ich auch vermuten, dass sie die gesperrt haben. Und aber ansonsten gibt es da einen großen Innenbereich. Nee, es ist wohl so, dass die Folge vorgespielt wird. Der Rohrbeck, der hört die dann auch mit. Der hört die dann wohl auch vielleicht zum ersten Mal, man weiß es natürlich nicht. Und es wird dann wohl ein bisschen was erzählt von der Produktion der CD, was so passiert ist vielleicht. Und dann gibt es ja wohl, glaube ich, auch noch diese Live-Hörspiele, die da jedes Mal bei der Record-Release-Party vorgesetzt werden, falls dem noch so ist. Das gab es auf jeden Fall mal. Und ich denke, das wird ganz interessant. Du kannst dann ja berichten. Wo wir gerade schon bei hier Veranstaltungen sind, die TNA-Tour in Deutschland hat einen weiteren Termin bekommen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die letzten beiden Termine in recht kleineren Hallen, also auf jeden Fall unter diesen 10.000 und mehr Hallen sind. Das ist ja schon mal sehr gut. Jetzt hat man doch eine große Halle dazu genommen, und zwar die Arena in Leipzig. Und die hat bis zu 12.000 Plätze bei solchen Sachen. Mhm. Also da hat man sich jetzt doch wieder in die größeren Hallen eingefahren und ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ich denke, 2 Termine hätten da durchaus gereicht. Ja, ich weiß es nicht. Das kommt drauf an. Ich weiß gar nicht, wann WWE zum letzten Mal in dem Bereich war. Und wenn Leipzig, das Leipzig, ich glaube, das war sogar letztes Mal 2005, als wir zusammen erste Mal zusammen bei Wrestling waren. Ich denke, das ist sogar schon so lange her. Vielleicht gibt es da genug Fans. Vielleicht kriegt man da ja 5.000, 6.000 in die Halle. Das reicht dann wahrscheinlich schon. Also 5.000, 6.000 wäre ja großer Erfolg für TNA. Aber ich weiß nicht, ob das... mal sehen. Ne? Weiß ich auch nicht. Also vor allem sehr seltsam, dass der... Würde ich jetzt nicht sagen, jetzt muss ich unbedingt eine Reise nach Leipzig antreten, TNA zu gucken. Ja, also, jetzt habe ich es wieder vergessen. Mist! Was wollte ich dir jetzt sagen? Ach Mensch, das ist ja blöd jetzt. Was wolltest du denn sagen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Oh Gott. Ach ja, ich finde es vor allem sehr seltsam, dass der Leipzig-Termin jetzt noch danach nachgereicht wurde. Dass der jetzt nicht mit den 2 anderen zusammenkam, das finde ich schon sehr seltsam. Hat man sicherlich jetzt kurzfristig gebucht. Ja, was das jetzt wieder soll, ich weiß nicht, ob der Kartenvorverkauf, der ist ja glaube ich sogar schon angelaufen, ob der jetzt so erfolgreich war, dass man sich dachte, hört dann immer noch einen dritten dazu. Ich kann es mir bald nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, also. Nee, ich auch nicht. So, Thomas. Ich werde mir TNA dieses Jahr nicht angucken. Also ich werde dieses Jahr dann wiederum leider, obwohl ich im November eigentlich ja ganz gerne geguckt hätte, kein Wrestling live sehen. Das heißt aber, ich werde mit aller Wahrscheinlichkeit nach den WWE im April wiederkommt, da werde ich im nächsten Jahr, da werde ich, denke ich, eine der April-Shows muss ich mir angucken. Ich war jetzt schon zu lange nicht mehr da. Ja, ne, TNA ist aber auch nächstes Jahr. Das ist ja im Januar des nächsten Jahres, also dieses Jahr ist es ja nicht mehr. Ja, aber das zählt bei mir dann nicht. Also wenn die wieder in Hannover werden, da würde ich zwar hingehen, einfach weil das hier in, im Ort ist, aber dafür reisen, das würde ich nicht. Nö. So, lass uns mal, wo wir gerade bei TNA sind, den TNA-Pay-Per-View besprechen. Ich habe diese Woche zu jeder TV-Show, selbst zu Impact, einen eigenen Bericht geschrieben. Und da ist gerade mein iPad abgestürzt. Yes, also aber nicht im Internet veröffentlicht, sondern als sozusagen Notiz jetzt für diese Sendung. So, ich habe das hier. So, jetzt müssen wir hoffen, dass mein iPad nicht nochmal abstürzt. Die WordPress-Seite, unser Blog, ist momentan sehr, sehr, sehr, sehr oft von Abstürzen und Seiten nicht laden können. Warnung heimgesucht. Ist mir heute aufgefallen. Ja, dann musst du mal reparieren, ne? Ja, da kann ich nicht viel machen, du. So, wir wollen mal hoffen. Wir wollen auf das Beste hoffen. Das ist auf deinem Blog. Ja, das ist schon richtig. Aber leider noch nicht mein eigener Server. So, TNA Slammiversary 2011. Da sind wir wieder, wie von TNA schon fast gewohnt in Orlando. Das Intro, das Durchgehen von rhythmischen Herzklopfen begleitet wird, gefällt mir schon mal ganz gut. Nach Pyro und einer kurzen Eröffnung von Tess und Mike TNA geht es dann auch direkt in die Action. Das erste Match geht um die TNA. Das ganze Layout, so das Äußere, das hat man jetzt auch gesehen, das ist jetzt alles umgestaltet von TNA zu Impact Wrestling. Ja, es ist jetzt alles in Blau gehalten. Das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Das wirkt irgendwie so ein bisschen seriöser und auch irgendwie ein bisschen besser. Ja, so wie SmackDown. Nee, es wirkt nicht wie SmackDown. Es ist ein anderes Blau. SmackDown ist eher so ein dunkles Blau und bei Impact hat man sich jetzt auch so ein eher helleres Blau. Das finde ich auch ehrlich gesagt noch besser. Das gefällt mir eigentlich ganz gut so. Ja. So, TNA Tag Team Championship. James Storm und Alex Shelley. Die Champions können The British Invasion besiegen. Wieso denn eigentlich Alex Shelley? Wieso denn nicht Robert Root? Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Soweit habe ich das jetzt nicht verfolgt. Ich habe zwar die Impact davor gesehen, aber weshalb genau da jetzt der... Das ist dir gar nicht aufgefallen, dass Robert Root mit Arm in der Schlinge zum Kommentatorentisch gegangen ist. Doch, natürlich. Ich weiß wohl, dass der verletzt ist, aber ich weiß nicht, wie der verletzt wurde. Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich gucke doch keinen Impact. Nee, ich auch nicht. Ja doch, ich habe diese Woche Impact aber geguckt. Aber Alex Shelley ist eingesprungen, weil er verletzt ist. Ja, das weiß ich wohl. Das ist mir bewusst. So, ich lese mal meine Kritik vor. Die Idee von Tag-Team-Partnern, die in Matches aus Versehen aufeinander losgehen, ist im Wrestling-Business nicht mehr wirklich neu. Dadurch, dass der verletzte Root hierbei aber von Shelley ersetzt wird, passt dieser Engel ziemlich gut und ist unterhaltend umgesetzt. Interessant wird hier auf jeden Fall die Fortsetzung in den nächsten Wochen. Das Match liefert das gewohnte Hin und Her in einem angemessenen Tempo, wie von diesen Teams gewohnt und zu erwarten. Unterhaltsamer, geradliniger Opener, ohne unnötige spektakuläre Spots. Shelley kann den erfolgreichen Pin zeigen. Das ist ganz interessant. Vielleicht verbünden sich dann später ja auch Alex Shelley und Robert Root gegen Storm. Man weiß das nicht. Wieso Root? Warum soll sich Root mit Alex Shelley verbinden? Es schien mir so ein bisschen, dass diese beiden eher zueinander passten, beziehungsweise so von dieser Stimmung her. Der Storm, der wirkte mir so ein bisschen, als wäre der nicht ganz zufrieden mit dem, was in dem Match passiert ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Meinst du jetzt den, der nicht zufrieden ist, der vom Kommentatoren geholt war? Ja, ich meine jetzt schon korrektermaßen die Namen, die ich auch nenne. Shelley und... Ja, weil du sagst die ganze Zeit Storm. Aber Storm war derjenige, der mit Alex Shelley im Ring war. Ja, ich weiß. Ich glaube, der es wirkte für mich so, als ob der in der Action, was im Ring passierte, zusammen mit Shelley, nicht so ganz zufrieden war. Da Shelley ja auch dann... Was war das? War das der Kick gegen... Ich weiß nicht genau, was jetzt im Match passiert ist, aber es schien mir so, als wäre Storm mit dem, was Shelley in dem Match gemacht hat, nicht so ganz zufrieden gewesen. Root allerdings schon. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob es einfach nur die Wirkung auf mich machte. Das weiß ich auch nicht. Deine Wertung zu diesem Match? Ja, war ein netter Opener. Hat mir ganz gut gefallen. Würde ich so 3,5 Sterne geben. Ich habe 3 Viertel gegeben. Ja, ein bisschen hoch, aber war trotzdem gut. Wir sehen Backstage, wie Jeff Jarrett und Kurt Angle ankommen. Bei dieser super erfolgreichen Promotion natürlich beide schön in Limousine. Hoch. Bei Jeff Jarrett muss man natürlich dazu sagen, dass der ja jetzt seit gestern Abend der Triple A, also in Mexiko, bei der größten Veranstaltung von Triple A, der Triple Mania, also quasi WrestleMania von Triple A, den Champion gewonnen hat. Ja, also hat es sich bewahrheitet, dass Jeff Jarrett nach Mexiko geht. Genau. Wie das bei Impact angekündigt wurde. Jetzt habe ich Impact, habe ich nicht Ja, wir werden das noch durchsprechen. Ich habe auch dazu einen Bericht geschrieben. Da kommen wir dann danach noch zukommen. Scott Steiner dehnt sich backstage noch ein wenig und meint zu Jeremy Borsch, dass er Matt morgen heute Abend mit seinem linken Arm besiegen werde und das sei sein schwacher Arm. Er sei der Stärkere und würde nach dem Sieg morgens Freundin mitnehmen und ihr das Gefühl geben, einen richtigen Mann als Freund zu haben. Dann begibt er sich direkt für das nächste Match zum Ring. Matt Morgan besiegt Scott Steiner. Diese beiden Wrestler zusammen im Ring zu sehen, ist schon recht eindrucksvoll. Selbst der unnormal muskulöse Steiner wirkt gegen Morgan ein bisschen klein. Diese Größe spielt der Blueprint gut aus, sodass das Match zumindest noch ganz nettes Storytelling zu bieten hat. Steiner wirkt erst sehr schwach, kann durch einen Low Blow an die Macht kommen, um dann letztlich vom buhenden Publikum abgelenkt zu werden. Lange Szenen mit zumindest stark performten Schlägen ziehen das Match in die Länge. Trotzdem ist aber eine gewisse Unterhaltung vorhanden. Ich habe diesem Match 2,5 Sterne also gegeben. Ich fand das Match furchtbar. Ich habe dem 2,5 also Sterne gegeben. Viel zu lang, da hätten man maximal 2 Minuten machen können. Ich 2,5 Sterne. Einen halben Stern. 2,5. Wie viel? 2,5. So schlimm fand ich es nicht. Jeff Jarrett sagt, dass er Kurt mit seiner Ex-Frau Karen schon die größte Eroberung genommen hat. Heute wird er Number One Contender und nimmt ihm das Letzte, was ihm geblieben ist. Die olympische Goldmedaille, die Kurt ihm dann bei Impact überreichen wird, so Jarrett. Diese ganze Story-Engel rund um Karen Engel, Jeff Jarrett und die Story von wegen, ich nehme dir alles, was dir etwas bedeutet, wird selbst für mich als unregelmäßigen Verfolger etwas zu viel so langsam. Ich habe da jetzt ja nicht alles mitbekommen, aber auch als ich früher noch so ein bisschen mehr geguckt habe, beziehungsweise zumindest die Pay-Per-Views, man bekommt da ja recht viel dann auch so mit. Es wird zu viel. Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass Kurt Angle im Gegensatz, es gab ja so eine Storyline, wo es um die Goldmedaille ging, damals auch schon bei WWE, da hat ja Kurt Angle dann immer diese lokalen Wrestler rausgefordert. Ja. Und da hat er wenigstens seine Goldmedaille immer mit zum Ring gebracht. Das stimmt, die hat man kein einziges Mal gesehen an diesem Abend, das muss ich auch sagen, wo du sagst. Das dritte Match ist ein X-Division-Match, beziehungsweise geht sogar um den X-Division-Champion-Titel. Abyss, der Champion, besiegt Kazarian und Brian Kendrick. Abyss wird in diesem Match in Anbetracht der beiden Gegner, vor allem Cass ist ja nun nicht gerade der schmalste X-Division-Wrestler, eindeutig zu stark dargestellt. Im genauen Gegenteil dazu steht, dass die Darstellung verwendet wird. Cass und Brian Kendrick müssten Abyss noch einmal von den Beinen holen und hätten schon fast den Sieg inne. Dies wiederum ist es in Anbetracht der vielen anderen Matches, die Abyss in seiner Karriere schon hatte, einfach nur Quatsch. Die beiden Faces zeigen zur Bekämpfung des Monsters nette Moves. Den Streit zwischen ihnen zum Schluss dagegen finde ich an dieser Stelle unnötig. Und auch das, dieses Pin-Stealing-Finish von Abyss zum Sieg war nach all den High-Flying-Aktionen ziemlich lahm. Insgesamt wurde dieser Three-Way aber durchaus zu unterhalten, wobei es halt schon so ein bisschen unlogische Dinger gab. Aber es war unterhaltsam. Also mich hat es ziemlich genervt, diese Storyline, und vor allen Dingen hat man damit im Prinzip Cass, den man vorher versucht hat aufzubauen, wirklich relativ weit runtergeschoben im Prinzip. Und das Match, das war vollkommen verdreht von der Logik, weil der Heel im Prinzip als Einzelner gegen zwei gekämpft hat. Ja, das fand ich jetzt nicht so dann, schlimm. Und dann auch noch cleverer war als die Babyfaces. Das war schlimm. Also ich gebe dem Match einen Stern. Ich habe diesem Match rein vom Unterhaltungsfaktor 3 Sterne gegeben. Nicht von der Logik. Rein von dem Unterhaltungsfaktor, nicht von der Logik. Ja, wenn du dich ohne Logik unterhalten kannst, dann ist das vielleicht auch dein persönliches Problem. Ja, als großer RTL-Gucker kann ich mich jetzt, habe ich mir das wohl so antrainiert, nach einiger Zeit auch ohne Logik auszukommen. Solltest du vielleicht überlegen, ob du dir das wieder abtrainieren kannst. Ja, ich gucke auch jetzt momentan gar nicht mehr so viel Fernsehen. Ich bin eigentlich eher so vor dem Notebook und gucke da Sachen drauf. So. Vielleicht das kommt ja nicht drauf an, wo du was guckst, sondern was du guckst. Ja, ich gucke auf dem Notebook aber kein RTL, also da kann ich schon mal beruhigen. Naja, wenn du auf RTL Wer wird Millionär guckst, dann ist das nichts Schlimmes. Wobei das, ja, das gucke ich hier nur wieder mal. Das gucke ich hier nur wieder auch mal. So, das vierte Match. Crimson besiegt Samoa Joe. Hier muss ich leider kritisieren, dass kein richtiger roter Faden durch das Match führte. Teilweise hatte ich echt das Gefühl, es handelte sich einfach um eine zusammengewürfelte Aneinanderreihung von Moves. Zudem fand ich den Matchverlauf an einigen Stellen auch zu langsam und etwas schwerfällig. So wirkte das auf mich. Wenn ich die Länge auch etwas zu lang fand, so waren Wrestling und Brawling zumindest gut abgewogen, was bei diesem Match vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war. Und auch der Finishing-Move, eine Sit-Down-Powerbomb zwischen all den anderen Power-Moves, zu unbedeutend und so. Naja, ich kann nicht abstreiten, dass es mich unterhalten hat, aber es war auch hier wieder. Naja, Unterhält ne? ja eigentlich fast alles, ne? Wenn man das so hört. Nee. Hat den Eindruck. Ja, ich merke das Aber auch tatsächlich. gerade, aber ich meine, ich habe hier nur aufgeschrieben, was ich bei dem Pay-Per-View dachte. Also. Ja, nee, ist ja auch okay. Ich sag ja auch nur, das ist schon interessant. Mich hat bei dem Match ziemlich stark gestört, dass der Crimson nach 2 Minuten im Prinzip schon außer Puste war. Und das alles, was so nach 2 Minuten passierte, erstmal nachdem da auch überhaupt kein vernünftiger roter Faden war, auch irgendwie ganz unrund alles wirkte. Ja, ich habe ja geschrieben, es wirkte so ein bisschen schwerfällig, das Match. Ja, das war schon ziemlich schrecklich. Das war ja der Versuch jetzt aus Crimson tatsächlich mit Crimson so ein Goldberg-Image zu machen und ihn in den Main Event zu hieven und Bei Impact hat man das noch da so muss man ganz klar ein. sagen, das ist gescheitert und Es ist vielleicht beim ja, Pay-Per-View gescheitert, bei Impact hat man das allerdings noch mal durchaus vorangebracht. ich gebe dem Match 1,5 Sterne. Ich Also für habe. mich war das ein Scheitern auf ganzer Linie. Zwei, drei Feldsterne. Bei Impact ging es dann weiter. So, der Handshake mit dem ernsten Heranziehen Crimsons von Samoa Joe nach dem Match könnte auf eine Weiterführung der Fehde hindeuten. Vielleicht ein weiteres Match oder eine andere Stipulation bei Impact oder passenderweise beim nächsten Pay-Per-View. Nee, nach dem, was bei Impact passiert ist, wohl auch eher nicht. So, Winter redet Backstage vom Zusammenhalten mit Angelina Love, wie diese eine gemeinsame Zukunft haben werden. Und von diversen Drogen. Love meint, sie hätte es so langsam verstanden und sie würden auf der gleichen Seite stehen. Winter ist sichtlich erfreut. So, was als nächstes folgt, ist ein Highlight dieser Sendung. Wir sehen so einen fetten Typen mit Impact-T-Shirt auf einem Stuhl gequetscht, der so irgend so einen Snack-Wettbewerb gewonnen hat und jetzt Ringside für das folgende Knockouts-Match den Timeskeeper spielt. Und das ist schon sehr interessant. Immer wenn TNA irgendwie eine Interaktion mit ihren Fans macht, sehen wir da solche dicken Leute. Und ironischerweise hat der Typ dann auch noch so einen Snack-Wettbewerb gewonnen. Davor sich noch so eine Tüte Snacks, sieht aus wie Flips oder irgendwie so was Ähnliches der entsprechenden Marke stehen. Ich hab ja nichts gegen dicke Leute, aber. Hat dann auch noch einen ketzerischen Kommentar von sich gelassen. Hat er noch gesagt, ach, wie überraschend, dass der einen Snack-Wettbewerb gewonnen hat. Ja, also ich habe ja nichts gegen dicke Leute, aber gute Präsentation der Fangemeinde nach außen ist das nicht, wenn man da bei solchen Interaktionen immer die fetten Leute da zeigt. Naja, ist halt beim Snack-Wettbewerb. Was willst du da erwarten? Die Leute, die sich die Mühe machen, bei was weiß ich, irgendwie so einer komischen Firma, die Chips und so ein Zeug verkauft. Da dann auch mit Wachmann wird, die werden dieses Zeug wahrscheinlich auch essen. Ja, es wirkte auf jeden Fall sehr ironisch, wie da dieser dicke Kerl aus seinem Klappstuhl da herausquollte und dann auch noch diese Snacktüte da stand. So. Ja, aber in Amerika sind tatsächlich wohl auch sehr viele so Leute so dick. Jedenfalls haben wir das die Kollegen, die mal in diesem Jahr die eine längere Dienstreise dahin hatten, erzählt, von denen auch zwei etwas dicker sind. Und die haben gesagt, also in Amerika kamen sie sich im Vergleich zu den Amerikanern richtig schlank vor. Ja, das ist jetzt auch nicht das große Geheimnis, ne? So ist das halt. So, ist hier übrigens schon mal aufgefallen, dass die Knockouts bei TNA mit die besten Entrance-Themes haben. Ich meine, da ist ja viel so 0815-Zeugs drunter, aber die Knockouts, also jetzt diesen Country-Song von Mickie James zum Beispiel, die finde ich gar nicht so schlecht. Eingefallen wäre. Den finde ich auch ganz gut. Dieses Hardcore Country ist gut, Ja, der aber von Angelina Love, der war auch nicht so den schlecht. anderen, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst oder das wüsste ich jetzt gar nicht, wie das klingt. Das müsste ich jetzt hören. Naja, es ist aber auf jeden Fall um einiges besser als dieser 0815-Kram, die sonst viele Leute bei TNA haben. Jack Jarrett hat jetzt was Neues. Er hat ja dieses, was auch er dann so in die Heavy Rock-Ecke geht. Ja, das von Kurt Angle ist noch ganz gut, das von AJ Styles zumindest. Ich glaube, das ist auch noch das Aktuelle. Ansonsten, das Ding vielleicht noch mit Mr. Anderson, ja, so die weiter oben stehen. Und ansonsten, alles andere hat eigentlich ziemlich 0815. So, jetzt kommt auf jeden Fall das Knockout Championship Match. Mickie James, Champion, besiegt Angelina Love. Das Match war ganz okay. Mickie wirkte die ganze Zeit über trotz einigen Führungswechseln, vielleicht einigen zu viel, sehr dominant und stark. Negativ, allerdings zum Sieg führte ein weiterer mies ausgeführter DDT, ein Finisher-Wechsel wieder zurück zum Mick-Kick zum Beispiel wäre sehr sinnvoll an dieser Stelle wohl. Ja, das ist so ähnlich, wie wir das schon öfter bei Sin Cara Matches gesagt haben, ne? Oh ja. Da hätten sie den Finisher doch nochmal machen sollen. Bei diesem wirkt es aber noch schlimmer. Und dass man da noch den Dreikampf durchzählt. Naja, aber ansonsten fand ich das Match überraschend, aber sogar recht unterhaltsam. Also für ein Frauenmatch war das akzeptabel. Durch den Finisher wurde das wieder ein bisschen nach unten gezogen. Ich würde mal einen Stern geben. Ich habe den 2 Sterne gegeben. So, die Attacke von Winter und Love nach dem Match gegen Mickey ließ die beiden Heels irgendwie nur noch schwächer wirken. Naja, soll mir recht sein. Bully Ray macht klar. Jackie? Die Winter, diese Achso. Angelina Love, damit Drogen irgendwie vollpumpt, damit sie auf ihrer Seite steht. Das ist so eine alberne Storyline, das interessiert mich so überhaupt nicht. Da habe ich noch nicht viel von mitbekommen. Das ist, naja. Ich gucke ja nicht so viel hier nach. Bully Ray macht klar, dass das Keyword des Last Man Standing Matches nicht ist, als Letzter zu stehen, sondern ein Mann zu sein. Daher wird er AJ Styles heute chancenlos fertig machen. Netter Aufbau für ein solches Match, zumal Bully Ray diese verrückte Rolle sehr gut spielen kann. Wenn es dann gespielt ist. Man hat ja schon vieles über Bully Ray gehört. Ja, meistens ist ja das immer am besten, was nicht gespielt ist, sondern nur, wie sagen die, immer ein bisschen, wenn man sozusagen seine eigene Person darstellt, nur einfach das Ganze ein bisschen extremer und verstärkter macht, als man im richtigen Leben ist. Und das, glaube ich, passt bei ihm auch ganz gut. Ja. Ich glaube, er ist auch so ein, tatsächlich so ein Bully, Okay. wahrscheinlich im echten Leben ein bisschen weniger als jetzt im Fernsehen. Naja, dann kommt auf jeden Fall das 6. Match an, Last Man Standing Match. Bully Ray besiegt AJ Styles. Ein intensiv geführtes Match, das anfangs noch durch etwas zu viele Pausen zwischendurch, selbst für ein Last Man Standing Match, ja, den Matchfluss stört. Entgegen der Prognose bei einem Bully Ray ist das Match nicht so brutal. Der Bleed-Job, also das Bluten von Bully Ray nach dem Schlag AJs mit einer Stahlkette, war sehr auffällig. Einfach mal halb unter den Ring kriechen. Dafür punktet AJ mit athletischen, teils gefährlichen Spots. Zum Ende zeigt Styles seinen Elbow vom Entrance-Set gegen den auf einem Tisch liegenden Ray. Anstatt dass dieser nun ausgezählt wird, tritt er AJ mit dem Kopf voran in das nachgebende Entrance-Set. Zugegebenermaßen aus billigem Material, kann sich kurz hinstellen und gewinnt so. Ein kontroverses Ende, da der Count in einem Last-Man-Standing-Match ja normalerweise unterbrochen wird, wenn dem Gegner eine Attacke zugeführt wird. Mal davon abgesehen, ein gutes, wenn auch nicht besonders merkenswertes Match. Ich fand das hervorragend, das Match. Ja, ich fand das auch wirklich gut, aber man wird sich das jetzt nicht so extrem noch merken bis zum Jahresende oder so. So super war es dann auch wieder nicht. Also ehrlich gesagt, ich müsste jetzt überlegen, welches Match bei TNA, wohlgemerkt bei TNA dieses Jahr, war denn besser als das? Ich habe dieses Jahr noch nicht viel TNA geguckt, davon Stattdessen her. gute Matches zwischen Kurt Angle und Jeff Jarrett. Und das war's dann. Gab es dieses Jahr nicht auch diese Best of Five irgendwas Serie mit Beer Money immer, wo es diese tollen Matches gab, oder war das schon noch letztes Jahr? Ach so, ja, okay, dann weiß ich auch nicht. Ich gucke allerdings ja auch nicht regelmäßig den. Ah, ich habe ja jetzt so teil sogar einige Pay-per-Views ausgelassen. Also ich hatte den Eindruck, das ist das beste TNA-Match bisher dieses Jahr. Ich müsste jetzt aber nochmal Kurt Angle gegen Jeff Jarrett mir die Matches, die vor diesem Abend waren, weil dieses an diesem Abend gehörte nicht zu den besten. Aber was davor war, müsste ich mir da nochmal angucken und vergleichen. Also ich fand das sehr, sehr gut. Du hast gar nicht diesen komischen Spot erwähnt, wo der von diesem hohen Gerüst heruntergesprungen ist. Doch, das habe ich als Sprung vom Entrance-Set beschrieben. Ach so, das war dein Sprung vom Entrance-Set, ach so. Ja. Das klang ein bisschen, als wenn du es runtergespielt hättest, okay. Nein. Das war natürlich ein guter Sprung. Deine Sternwertung, ja. 4 Sterne. 3 Dreiviertel Sterne. Mr. Anderson sagt Jeremy Borrows Backstage, dass jetzt nicht mehr gespielt wird. Jetzt geht es um die Action im Ring. Toll war auch, wie Mr. Anderson da so diese Augen von dem Borash so weit aufgerissen hatte. Da hätte ich gerne so ein Poster von. Das sah ganz interessant aus. Kannst dich da noch dran erinnern? Wer hat die Augen von wem aufgerissen? Der Anderson, der hat doch also so an dem Borash rumgezupft, da an dem Mund und dann all die Ohren, die Augen so aufgerissen. Und du willst dir bei dir ins Zimmer ein Poster von Jeremy Borash mit aufgerissenen Augen aufhängen? Ja, das Bild, das war göttlich. Das kannst dich nicht mehr dran erinnern, weißt du nicht mehr? Und das willst du dir zu Hause aufhängen? Ja, ich denke, also wenn die Power Wrestling das, sonst würden wir uns die Ausgabe, glaube ich, auch nochmal zweimal kaufen, dann kann das auch nochmal bei Oma hingehängen werden. Du meinst ins Aufnahmestudio? Ja, natürlich. Ach so. Das war schon nicht schlecht. So, Mr. Anderson wird während seines Mikro-Intros auf der Rampe hinterrücks von Sting unterbrochen. Das ist auch eine schöne Idee. Siebtes Match für den World Heavyweight Championship Titelgürtel. Mr. Anderson besiegt den noch vorigen Champion Sting. Dass beide während der langen Brawling-Szene im Publikum aufgrund der Wichtigkeit des Matches nicht ausgezählt werden, fand ich nachvollziehbar. Weshalb Anderson allerdings am Ende des Matches vor allem vom Ref klar gesehenen Low Blow nicht disqualifiziert wird, will mir nicht in den Kopf gehen. Und warum lässt man Eric Bischoff hereinrängen und Sting verwirren, indem er einen Three-Count des Referees vortäuscht, wenn uns doch bei Impact zuvor gerade von diesem und Hulk Hogan versprochen wurde, dieses Match würde Wrestling Matters ohne Run-Ins auskommen. Die angebliche Größe des Matches kommt leider nicht rüber. Das Match wirkt ein bisschen zu abgespult, was vielleicht auch an der etwas verhaltenen Crowd liegen mag, die ansonsten aber ganz okay war an diesem Abend. Ja, das ist halt das Problem, dass die immer da in Florida sind, ne? Das sind die Leute kennen halt alles schon, die nehmen das alles nicht mehr ernst. Nee, leider nicht. Ja, deine Meinung zu dem Match und Wertung? Langweiliges Match, hätte ich jetzt aber auch nicht anders erwartet. Das Ding ist einfach mittlerweile zu alt und auch angeschlagen körperlich, als dass er jetzt da noch hochqualifizierte Matches bringen kann und Mr. Anderson ist einfach technisch nicht gut genug. Ich würde mal sagen, 2 Sterne. Ich habe 2, 3 für gegeben. Eine ganz schrecklich schauspielernde Karen Jarrett regt sich zu Hause via Satellitübertragung über Kurt Angle auf und hypt ihren Mann. Toll, wie Mike Tenay sie dann noch beschimpft am Ende. Das war übrigens, hast du gesehen, ne? Das war keine Satellitenübertragung. Ja, Karen Jarrett wohnt backstage. Die hat da so ein kleines Wohnzimmer. Genau. Das war direkt aus der Halle da. Aber gut, das macht WWE auch so. Von daher kann man da wohl, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Nee. Gut war, als man früher zu WrestleMania 25 Zeiten davor dieses Segment gemacht hat mit Randy Orton, wo der zu Hause mit seiner Frau saß und Triple H dann mit dem Sledgehammer eingebrochen ist. Und dann sind die da durch diese Scheibe gebrochen und lagen auf dem Rasen. Das war ziemlicher Trash eigentlich, aber das war schon schön. Also sowas merkt man sich dann ja auch als Wrestling-Fan. Ja, das ist wirklich so die ganz schlechten Sachen, die merkt man sich. Ich fand das gar nicht so ganz schlecht. Ich fand das eigentlich ganz unterhaltsam. Ich fand das ganz schlecht. Naja. So, das 8. Match und der Main Event Number One Contendership. Kurt Angle besiegt Jeff Jarrett. Das Match war zwar gut geführt, allerdings kannte man viele Stellen schon aus früheren Matches. Bei einigen New Falls kam daher nicht groß Stimmung auf. Außerdem hielt sich das Finale Aufeinandertreffen qualitativ unter vorherigen Schlachten, die es teilweise ja schon fast waren. Zumindest kam man hier aber ja endlich mal ohne Eingriffe aus. Negativ im Gedächtnis geblieben ist mir der Schlag Jarretts mit der Gitarre, da dieser wirklich mit voller Wucht gegen Angles Kopf ging. Das Finish mit dem gegenseitigen Auskontern des Ankle-Locks war auch okay, auch wenn ich wirklich den Eindruck hatte, eine Art Rückblick auf die vergangene Fehde vor mir zu haben. Von Erneuerung war leider nichts zu spüren, trotzdem ein wirklich nettes Match. Also es klang also jetzt... Das komisch war ja tatsächlich, dass erst diese ganzen Gimmick-Matches kamen, so Käfig und Two out of Three Falls und diese ganze Geschichte. Und dann am Ende der Fehde als Final Battle angekündigt... tatsächlich ein normales Wrestling-Match. Ja, deshalb ging das jetzt so ein bisschen runter. Also es war besser, als es jetzt klang. Und komisch fand ich auch, dass das Main Event war und dass der Titelkampf sozusagen nicht der Main Event war. Ich meine, das war von dem Match, von der Matchpaarung her zwar gut so, aber eigentlich kann man das ja nicht machen, ne, wenn der Titel was wert sein soll. Ja, das wird immer gesagt, aber an dieser Stelle finde ich das durchaus in Ordnung, wenn man bedenkt, dass zwei so große Leute da Finales aufeinandertreffen haben, dann finde ich das okay. Es wurde ja auch immer gesagt bei WrestleMania, eigentlich müsste das Undertaker-Match in dem Main-Event immer, auch wenn das nicht Titel-Match war, dementsprechend, finde ich, kann man das hier auch machen. Genau, da gab es die große Diskussion, gab es zum ersten Mal, als diese WrestleMania war mit Rock gegen Hogan und das war ja dann auch das Match, wo das Publikum am meisten reagiert hat. Und dann kam danach noch Triple H gegen Chris Jericho im Main Event, weil es da um den Titel ging. Und da sind ja wohl viele Leute schon gegangen und da war es auch dann ziemlich ruhig. Und da haben viele hinterher gesagt, wir hätten das doch zum Main Event machen müssen. Tja. Naja. Was gibst du denn dem finalen Aufeinandertreffen? Bitte was? Was gibst du denn dem finalen Aufeinandertreffen? Ich würde dem... Ja, ich weiß nicht, das Publikum hat ziemlich viel abgezogen, dadurch, dass da so Stille war und so wenig Reaktion. Teilweise war es dann aber wirklich auch gut. Ich glaube, ich tendiere so zwischen 3,5 und 3,34. Ich glaube, ich würde auf 3,34 gehen. Ich habe auch 3-3-4 gegeben. So, mein Fazit. Keine wirklich besonderen Kämpfe, aber auch keine totalen Ausfälle. Das für TNA-Verhältnisse doch schon einmal nicht schlecht. Opener und Main Event lieferten uns gutes Wrestling, dazwischen gab es viel Spielraum. Das Last Man Standing Match war das Match of the Night letztlich, auch wenn es durch das Finish einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Wahrscheinlich will man sich aber gerade deshalb noch einige Zeit daran erinnern können. Man hat sich viele Story-Fortführungen offen gelassen. Was passiert mit Beer Money und Alex Shelley? Morgan Steiner und Crimson Joe kann man noch einmal bringen. Was passiert mit dem X-Division Champ Abyss? Wird daraus ein Hardcore-Title? Bekommt Mickie James Rache für den Angriff? Was sind die Folgen des Finishes des Last Man Standing Matches? Wird Anderson den Titel lange behalten? Und so weiter und so fort. So hat man nur den Main Event letztlich abgeschlossen. Bei Impact offenbarte sich dann doch nicht. Und viele Dinge begonnen. Unterhaltsamer Pay-Per-View ohne extreme Entweichungen des Durchschnitts. Ja, also mein Fazit ist Daumen in der Mitte, drei gute Matches und der Rest alles überflüssig. Ja, ich gebe eigentlich recht schnell einen Daumen nach oben, soweit mich das relativ unterhält. Ja, und ich würde fast zu dem Daumen nach oben tendieren. Es war eigentlich ganz unterhaltsam, wenn man nicht die riesigsten Erwartungen hat. Und die hatte ich nicht. Ich hatte sowieso keine Ahnung, worum es groß ging. Okay, lass uns mal weitermachen mit der Raw All-Stars Night vom 13.06.2011. Juhu, es steht mal wieder eine 3-Stunden-Raw an. Mit Erinnerung an vorige Ausgaben dieses dreistündigen Spektakels stürzt man in den Spaß. Morgen gibt es übrigens auch wieder 3 Stunden Raw. Ja, ich weiß, das ist ja das Schreckliche dran. Intro-Pyro-Kommentatoren, uns wird gezeigt, dass heute Stone Cold Raws und All-Stars Night. Was denn jetzt? Die Matchpaar-Ankündigungen werden heute mit den Figuren aus dem All-Stars-Game gezeigt. Schöne Idee. Ja, wenn du meinst. Hast du das Spiel noch oder hast du es wieder verkauft? Das weißt du doch, das habe ich auch schon lange verkauft. Fand ich nicht gut. Miss meint, dass Alex. Ja, ich bewerte jetzt ja auch nicht das Spiel, ich bewerte nur diese Idee. Miss meint, dass Alex Riley zu dumm wäre, zu verstehen, dass er der All-Star wäre. Miss regt sich auf, dass die Leute nur von den alten Stars wie Rock und Austin sprechen würden und dass diese eifersüchtig auf ihn seien. Der heutige Raw General Manager Stone Cold Steve Austin kommt dazu und bezeichnet Miss als Feigling, der nur Müll redet. Riley dagegen hätte ihm eine passable Leistung entgegengebracht. Beide werden heute mit einer wahren Legende im Ring stehen, mit Roddy Piper in Piper's Pit. Mit Miss verlässt wütend den Ring. Da haben wir Alberto Del. mal gesehen, dass Stone Cold Steve Austin bei den Promos, selbst von jemandem, der ziemlich gut ist, nämlich für Miss, dass er dem nicht das Wasser reichen kann. The Miz finde ich sowieso fantastisch. Stone Cold hat eine Im sehr. Vergleich zu Stone Cold Steve Austin muss man leider sagen, da fällt auch er dann ziemlich negativ nach unten weg. Nee, weiß ich gar nicht mal unbedingt. Stone Cold hat eine sehr besondere Art, ein Promo zu halten. Die hat niemand anderes. Alberto Del Rio unterbricht Stone Cold und redet wieder von seinem Schicksal. Austin meint, seit dem Autounfall gegen Big Show fühle sich Del Rio groß und stark. Heute steht er im ersten Match gegen Big Shows Tag-Team-Partner Kane. Und Kane kann Alberto Del Rio besiegen, allerdings nur durch Disqualification. Der Rio kann ja sogar noch ein ganz ansehnliches Match aus Kane zaubern, als er den Cross-Armbreaker in den Seilen nicht löst, disqualifiziert ihn der Referee. 2 Minuten 49, ein Stern. Ja, da gebe ich keine Sternewertung. Da kann ich mich nicht genug dran erinnern. Das ist Nö, wenn ich hier schon was schreibe, dann kann ich auch Stern dazu schreiben. Ein Big Show, den ich so noch nie gesehen habe, eilt zum Ring und schlägt vor allem auf Ricardo Rodriguez mit seinem gelben Verband ein, während Kane ihn versucht davon abzuhalten. Del Rio kann flüchten. Stone Cold setzt ein Match zwischen Big Show und Alberto Del Rio for Capital Punishment fest. Rodriguez scheint vielleicht erstmal eine Auszeit zu nehmen oder nehmen zu müssen. So K.O. wie der geschlagen wurde. Ja, und die Beinverletzung von Big Show scheint nicht so schlimm zu sein, wenn ich gesehen habe, wie schnell der da runtergerannt ist. Nee, nicht wirklich. Der hat jetzt irgendwas mit dem Arm, aber. Naja. So ist dem. Ist halt auch ein Gigant, ein Riese. Zweite Match. Sin Cara, Ezekiel Jackson und Daniel Bryan besiegen Wade Barrett, Cody Rhodes und Teddy DiBiase. Eins der gewohnt guten und schnell geführten Tag Team Matches, die man zu solchen Anlässen ja immer gerne zeigt. Sehr unterhaltsam und auch viele gute Wrestler im Ring stehen, aber leider zu kurz mit 3 Minuten 46, 2 Sterne. War soweit aber ganz schön. Ja, kann ich mich dunkel daran erinnern, war glaube ich ein nettes Match. Hans Boggel schießt T-Shirts in die Menge. Na, das nenne ich Unterhaltung. Zum Glück werden wir von Art Schuf gerettet, der sagt, hier sehe doch alles so viel nach Spaß aus. Der verängstigte Hornswoggle schießt ihm ein T-Shirt in die Magengrube, was den hysterischen Schuf dazu bewegt, ihn zu umarmen, nur um dann einen Big Boot folgen zu lassen. Stone Cold hat einen richtigen Gegner für Truth, John Morrison. Jerry Lawler kommt unter Jubel Hornswoggle zu Hilfe. Ja, das dachte ich erst, als sie Hornswoggle gezeigt haben, da wollen sie jetzt Zeit schinden, damit sie... Ja, das war schon recht schrecklich, aber als Truth dann kam, das war schon sehr, sehr schön. Das fand ich auch. Das ist eine der besten. Weiterhin zum Bösewicht zu machen. Ja, eine der besten Varianten, um auch die Kinder dazu zu bewegen, Art Schuf auszuruhen. Genau, die Little Jimmys. Die Größeren dürften sich dann eher gefreut haben. Das weiß ich nicht. Ich schon. Ich nicht. Nicht? Ich hab mich gefreut. Drittes Match. Naja, du bist hier, gehörst ja zu den Little Jimmys. Nee, ich bin so ein Zwischenstück. Also ich bin kein großer John Cena-Fan. Du bist so ein Mittel-Jimmy. Nee, ich bin kein Jimmy, denn ich bin ja kein John Cena-Fan. Also es ist quasi, Mirko ist der Mittel-Jimmy. Nee, ich bin kein John Cena-Fan. Ja, das macht ja nichts. Das heißt ja auch nicht Johnny, sondern Jimmy. Drittes Match. Sheamus besiegt Santino Marella. Marella hat eine Chance gegen Sheamus. Ja, da war mir dann doch zum Weinen zumute. Kann man Sheamus nicht mal gegen ernste Gegner in den Ring schicken? Nein, anscheinend nicht. Interessant ist nur, dass Sheamus durch einen Sharpshooter gewonnen hat. Nach 2 Minuten 47, ein Stern. Ja. Randy Orton feiert seine... Das war kein Sharpshooter, das war dieser Clubber-Leaf. Der war, ist ein bisschen anders. Ja. Für mich sah es aus wie ein Sharpshooter, ich weiß aber nicht mehr genau. Das passt aber eigentlich ganz gut, weil ich glaube, Clubber-Leaf ist doch Kleeblatt. Und, Na, dann passt das. Bei den Iren gibt es ja dieses besondere Kleeblatt, dieses Shamrock, dieses vierblättrige Kleeblatt. Ja. Daher würde das ganz gut für ihn als Finisher passen. Die Beine sind, da werden da ein bisschen anders gehalten. Ja, für mich sah es aus wie ein Sharpshooter. Normalen Sharpshooter. Ja, für mich sah es wie ein Sharpshooter aus eigentlich. Naja. Musst du mal bei SmackDown dir genau angucken. Ist ein bisschen anders, die Beine werden ein bisschen anders gehalten. Ja, wenn das nochmal gezeigt wird, dann werde ich da mal drauf achten. Also Randy, beim Sharpshooter werden die ja mehr so fast wie so ein Finger vorgehalten und bei dem Clubber-Leaf werden die mehr so etwas loserer zusammengehalten vorne. Ja, ich achte da mal drauf. Ja. Randy Orton feiert seine große Rückkehr zu Raw und was passiert? Sein Mikro funktioniert erst nicht. Live-TV ist awesome, so Orton. Das war schon toll. Ja, hat er ganz gut reagiert. Ja, das war gut. Das war gut. So, er meint, er würde Christian jederzeit verletzen. Christian steht backstage und meint, er hätte sich den Platz in der WWE erkämpft, während Orton hineingeboren wurde. Orton provoziert Christian, Edge hätte ihn 17 Jahre mit sich durch die WWE getragen, wodurch ein wütender Christian rauskommt. Security-Kräfte verhindern ein Aufeinandertreffen. Der anonyme Raw GM schreibt, dass Orton heute nicht antritt, um nicht verletzt zu werden. In Androhung, den Titel zu verlieren, verlässt Randy die Halle. Stone Cold setzt ein Match zwischen Christian und Rey Mysterio fest. Toll, wie die Fans sich noch immer nicht entscheiden können, für wen sie nun jubeln sollen. Das folgende Match lässt vermuten, dass man Christian jetzt aber als Heel etablieren will. Endlich. Hoffentlich ist das Publikum am Sonntag beim World Title Match aufgrund der Unentschiedenheit nicht zurück und macht ordentlich Stimmung. Ja, wollen wir mal gucken. Also der Heel-Turn ist zwar eindeutig, so von den Interviews und so, was Christian gibt, aber das Publikum ist eigentlich nicht so ganz bereit, ihn als Heel zu... Ja, es kommt so langsam ein bisschen mehr. Bei SmackDown hat man schon mehr so den Eindruck. Ich fand das übrigens sehr schön. Ja, aber es gab auch einige Christian-Rufe und es gab auch einige Schilder, habe ich so am Ringrand gesehen. Ich bin trotzdem immer noch ein Piep und so. Also ich bin mal gespannt. Es sind aber immer weniger. Ja, werden wir mal sehen. Vielleicht jetzt beim Pay-Per-View heute Nacht, dann müssen wir mal gucken, wie da die Reaktionen sind. Ob einige dann auch sozusagen Orten ausbuhen und für Christian buhen oder ob ganz eindeutig wird. So, wir müssen unbedingt weitermachen, wir müssen ja noch tippen hier. Ich fand das übrigens sehr schön, dass die WWE jetzt endlich Security-Kräfte haben, die auch was machen können. Und nicht nur diese lächerlichen Referees, die sie da hinstellen, ein bisschen rumschreien. Das hat mich immer aufgeregt. Booker T setzt sich zu Jerry Lawler und Michael Cole ans Kommentatorenpult. Viertes Match, Rey Mysterio besiegt Christian via Disqualification, Christian schlägt zu lange in der Ecke auf Mysterio ein und wird disqualifiziert. dumm, eine solche Ankündigung so schnell zu beenden, allerdings auch typisch bei solchen Anlässen wiederum. 2 Minuten 26, ein Stern. Mysterio plant einen Frog Splash gegen Christian auszuführen, springt stattdessen aber auf den heraneilenden CM Punk. Bevor er Christian in 619 verpassen kann, wird der Mexikaner von The New Nexus abgefertigt. Christian setzt noch den Kill Switch nach. Die Reaktion ist weiterhin gemischt. Vicky Guerrero unterbricht Backstage Stone Colds Telefonat und bittet ihn, Dolph Ziggler am Sonntag einen US-Title-Shot zu geben. Austin meint, dann müsste Ziggler aber Vicky als seine Managerin oder whatever she is, man weiß es nicht, rausschmeißen. Austin redet Ziggler gut zu, dieser müsste sich auch alleine beweisen können und Ziggler entscheidet sich für das Title-Match. Das Gespräch mit Austin wirkte sehr persönlich, ein Faceturn Zigglers vielleicht. Austin hat allerdings nur Spaß gemacht und Vicky regt sich himmlisch auf, also doch kein Faceturn. Ja, was ganz lustig war, ist, dass Stone Cold Steve Austin auf seine Zeit verwiesen hat, als er als Ringmaster Ted DiBiase als Manager hatte. Und dass er gesagt hat, er musste sich damals auch von ihm lösen, sonst wäre er nicht zum Superstar geworden. Ja. Ja, es wurde, glaube ich, auch bei Tough Enough, wurde auch auf dieses Gimmick nochmal angesprochen und das hat hier eigentlich ziemlicher Bullshit gewesen wären. Zu Tough Enough kommen wir gleich auch nochmal kurz. John Morrison Entrance Theme wird zweimal abgespielt, doch er erscheint nicht. R-Truth sucht Backstage nach Morrison, wo dieser K.O. am Boden liegt. Truth meint, dass es das Match zwischen ihnen nie zu sehen gebe und rammt einen, ja, diesen Rollkasten, wo das Equipment drin ist, gegen Morrison. Fünftes Match. Evan Bourne und Kofi Kingston besiegen Jack Swagger und Dolph Ziggler. Wieder nette Tag Team Action, wieder viel zu kurz. Wieso hasse ich diese dreistündigen Raw-Ausgaben bloß so? Und ein Face-Turn von Ziggler steht dann wohl doch nicht an, habe ich hier nochmal angemerkt. 2 Minuten 55, ein Stern. Ja. Du hast sehr viel zu sagen heute. Bitte? Du hast sehr, sehr viel zu sagen heute, das ist schon der Wahnsinn. Ja, sonst habe ich ja mal viel, wo ich dir widersprechen kann, aber dem kann ich nur zustimmen. Deshalb ist es schwierig für mich, das dann zu kommentieren. Okay, das ist doch auch schön. Ja, Einigkeit ist auch immer super. Beim Pay-Per-View-Tipp wird das ganz anders. Du musst ein bisschen auf die Tribu-Tuko drücken, wenn du Impact aufmachen willst. Ja, ich glaube, das können wir dann sonst so rauslassen. Da gucken wir dann mal. Aber SmackDown sollen wir noch machen, weil das habe ich ja gestern noch geguckt. Ja, das habe ich ja auch im Bericht und so. Das ist ja gar kein Problem. Es ist Zeit für Piper's Pit. Auch Piper hält nicht viel vermisst und bezeichnet ihn als Roddy Piper Wannabe. Auch ist er vom Sieg Rileys an diesem Sonntag überzeugt. Riley wird die Fragen ändern und das wird awesome. Piper spielt Miss hier wahrlich aus. Der ganze Aufbau für das Match wird von Piper betrieben. Das ist schon interessant. Zumal Miss und Riley da bestimmt auch selber in der Lage zu gewesen wären. Oder traut man ihnen, beziehungsweise Riley, das noch nicht zu? Riley meint dann auf jeden Fall selbst, Piper könnte noch Miss besiegen. Stone Cold setzt das Match direkt fest und packt Riley in die Rolle des Special Referees. Sichtlich Freude bei den Faces. Ja, Roddy Piper ist nicht so fröhlich und was ihn dann interessanterweise überzeugt ist, dass er sagt, ja, es geht ja um Geld und erst sollte es um $1,000 gehen und dann sagte Piper, er ist halt zurückhaltend, weil er ja weiß, dass er älter ist und körperlich unterlegen. Und dann kommt er aber auf die Idee, wie sieht es denn aus, bis auch bereit $5,000 zu setzen. Und für 5.000 macht er das dann. Wobei, hast du vielleicht auch gehört, im Wrestling Observer Podcast, da haben sie ja zu Recht diskutiert, ob das nicht von der Summe her viel zu wenig ist und ob nicht die Superstars da ein bisschen billig wirken, wenn es dann nur um $5,000 geht. Ja, ich habe doch noch was geschrieben. Special Referee Alex Riley, Roddy Piper besiegt Miss. Riley geht nicht gerade zimperlich mit Miss um, sodass Piper ihn nach einem Schlagabtausch schnell einrollen kann. Wrestling don't matters on 3-Hour Raws. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. 1 Minute 6, da gibt es keine Wertung zu. Außerdem hat Piper jetzt noch $5,000 gewonnen. Was auch immer das für einen Sinn macht. Gut dagegen finde ich, wie Alex Riley jetzt immer gefeiert wird. Na, ich finde ihn ja auch toll und bei dem Entrance-Theme will man noch einfach nur aufspringen und jubeln. Jetzt hat man Miss zudem Woche für Woche so schwach dargestellt, da ist es sehr offensichtlich, dass er sonntags siegen wird. Das hat mich überrascht, dass das Publikum so ganz ohne irgendwie Nachfragen den von Anfang an, als er sich gegen The Miz gewandt hat, sofort so bejubelt hat. Das fand ich ganz interessant. Ich sag dir, und das mag jetzt lächerlich klingen, aber es liegt an der Musik. Ganz ehrlich, die macht so ein, die bringt so ein Gefühl von wegen, jetzt musst du jubeln. Das ist einfach so eine Jubelhymne. Das war aber, glaube ich, auch schon, als er ohne Musik reinkam, als er nur die Run-Ins gemacht hat. Ja, da war es einfach, weil er gegen Missfall das gemacht hat. Aber durch die mit dieser Musik noch, das ist unbeschreiblich. So, das siebte Match. 14 Dieven. Kelly Kelly, Gail Kim, Beth Phoenix, Natalia, AJ, Caitlin und Eve besiegen Tamina, Alicia Fox, Rosa Mendes, Brie Bella, Nikki Bella, Melina und Maryse. Puh, das müssten alle Namen gewesen sein. Naja, alle Dieven einmal unterbringen, einmal einen Blick auf alle werfen, das dürfte der ganze Sinn dabei gewesen sein. Da schreibe ich nicht mehr zu, 1 Minute 22, ein Mitleidsstern. Ja, das ist ein furchtbares Segment, wie immer. Also, verstehe ich nicht, was das soll. Nee, man wollte halt alle 14 Dieven, die man irgendwo noch aufbringen konnte, einmal unterbringen. Und dann folgt noch ein Diva-Tribute für den Broadway. Wer es braucht. Das war furchtbar. Oh ja. Also das war faszinierend auf der Gleichzeit. Das war so typisch Trash-TV. Das haben wir ja öfter schon gesagt. Das ist dann so, als wenn man beim Autounfall vorbeifährt und dann noch hinguckt, auch wenn man das eigentlich nicht sehen will. So ähnlich war die Segment auch. Und das war schon interessant. Die Beth Phoenix, die hat überhaupt kein Rhythmusgefühl. Die Natalia, die hat immer nur das eine Bein hochgekriegt, das andere hat sie nicht hochbekommen. Und wer waren da noch? Ich glaube, Caitlin war das. Die hat auch so überhaupt kein Rhythmusgefühl gehabt. Das war herrlich. Das ist ja interessant. Thomas redet hier jetzt ganze Zeit nur so minimals kleine Sätze. Und wo wir bei dem Broadway Tribute von den Divas sind, das waren 10 Sekunden, muss er mir jetzt hier erstmal eine Geschichte erzählen. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so genau drauf geachtet, dass ich jetzt auch sagen könnte, wer da jetzt Rhythmusgefühl hat und wer das Bein wie weit hochbekommen hat. Darum guckt man sich das doch an. Man muss das doch als Journalist genau analysieren und sich angucken. Wenn du sowas analysieren musst. Okay. Ja, klar. Andy Levine beteuert Stone Cold Backstage bei einem gemeinsamen Bier ein weiteres Mal, er wäre tough enough. CM Punk kommt dazu, Stone Cold fragt ihn, ob er ein Bier... Andy Levine? Ja. Wer ist denn Andy Levine? Ja, da kommen wir nachher noch zu. Wir machen jetzt erstmal unser Pflichtprogramm, sonst wird das alles ein bisschen knapp. So, CM Punk kommt dazu. Erzählen, wer das ist. Ja, der Tavernauf-Gewinner, da weiß doch jeder Mensch. Siehste, das solltest du kurz sagen. CM Punk kommt, ja, das ist doch klar, CM Punk kommt dazu, Stone Cold fragt ihn, ob er ein Bier oder anderes alkoholisches Getränk wolle, worauf der Straight Edge Superstar ganz ungläubig antwortet, Austin würde heute die Show führen und sich Backstage einfach so betrinken. Austin meint, er wolle im heutigen Main Event zwischen Punk und Cena New Nexus nicht am Ring sehen. Ein grandioses Backstage-Segment. Ja, war ein sehr gutes Segment. Stone Cold Steve Austin kommt auf seinen Quad. Also da hat man übrigens, um mal kurz noch was zu sagen, den Unterschied zwischen The Miz im Zusammenspiel mit Stone Cold Steve Austin und CM Punk, der ist schon doch erheblich. Also CM Punk ist als Promo doch noch deutlich besser als The Miz. Ja, das stimmt auch wieder. CM Punk ist einfach auch nur toll. Stone Cold Steve Austin kommt auf seinem Quad raus und wird direkt vom anonymen GM unterbrochen. Michael Cole. Auf was kommt er raus? Quad, wie nennen sich die Dinger? Was ist das denn? Ja, kennst du nicht mal. Okay. Michael Cole liest sichtlich verängstigt vor, dass Austin einen guten Job gemacht habe, er nächste Woche aber wieder die Führung übernehmen werde. Also der anonyme Raw GM. Da Austin aber noch GM ist, setzt er für die nächste 3-stündige Raw nächste Woche. Warum nur fest, dass das WWE Universe über Matches und Stipulations entscheiden kann, also sozusagen Taboo Tuesday, Cyber Sunday Reloaded. Nach dem Event gab es auch noch so einen Spot, da hatte das Ganze auch noch einen festen Namen. Naja, weiß niemand mehr. Ich überlege gerade, Power to the People. Ja, genau. Ich musste kurz überlegen, aber Super Power Deal. To the People war der Name. Das ist eigentlich ganz spaßig, wird aber wieder in schrecklichst peinlichen Matches enden. Nun kommen fast... Hast du schon irgendwas gesehen auf der WWE-Seite, ob das, was da jetzt ist? Kann man da jetzt schon irgendwas wählen, irgendwelche Stipulation, irgendwelche Matches? Ich gehe davon aus, dass das live während der Sendung passiert, ehrlich gesagt. Und zum anderen, nein, ich gehe in der Regel nie auf die WWE-Seite, denn das ist eine schreckliche Seite. So, nun kommen fast pausenlos... Funktioniert die jetzt mittlerweile auf dem iPad? Weil Michael Cole hat ja auch immer ein iPad am Ringrand. Das wäre ja ein bisschen komisch, wenn auf seinem Gerät die WWE-Seite gar nicht funktioniert. Die ist recht schrecklich in der Darstellung. Ich weiß nicht, also wenn die keine Konvertierung hat, dann auf jeden Fall nicht. Wir werden das gleich mal rausprobieren. So, nun kommen fast pausenlos neue Mails rein. Der Computer scheint schon fast einen Defekt zu haben. Ich meine, welcher normale Mensch kann denn im Sekundentakt Mails abschicken? weshalb Austin erst einmal Cole weghetzt, um dem Notebook ein ordentliches Bierbad und die Reifen des Fahrzeugs, wie auch immer es jetzt wirklich heißt, zu spendieren. Hell yeah. Naja. Was isst du denn da Schönes? Ja, ich esse jetzt gerade zwei Knäckebrote, weil ich schaffe es ja dann nicht mehr heute Abend zu essen. Deshalb mache ich das jetzt. Ich dachte, du nimmst jetzt auch an so einem Snack-Wettbewerb teil und musst jetzt erstmal deine Flips verdrücken. Ne, das sind hier so Vollkorn-Knäckebrote, deshalb machen die ein bisschen mehr Geräusche als die normalen. Ja, das ist ja okay, du. Dafür sind sie aber auch ein bisschen gesünder. Ist Stört das sehr? Nein. Es ist nur sehr interessant. Die Pressekonferenz mit Obama und so weiter wird nochmal gezeigt. Jetzt ist wieder eine andere. Ich frage mich, inwieweit das irgendwie Pay-Per-View-Aufbau sein soll. Diesmal die Pressekonferenz übrigens mit Cody Rhodes, Sheamus, The Great Khali und Hornswoggle. Super. The Great Khali war gut. Ja. Achte Match und der Main Event der heutigen Raw. Aber The Great Khali tritt beim Pay-Per-View gar nicht auf. Nee, so, zum Glück ging es jetzt zum Ende hin mit dem Main Event. Wahnsinnsstimmung während des Main Events. Ich liebe ja dieses Let's Go Cena, Cena Sucks Chance und dieses Ausbuchen gegen Bejubeln und das ging fast das ganze Match über so. Diese beiden verstehen einfach, wie man ein Match führen muss, um entsprechende Reaktionen zu erhalten. Zum Ende läuft R-Truth im Publikum herum und ist kurz davor, einem Little Jimmy Wasser zu geben, was John Cena als Helden der Menschheit natürlich ablenkt und direkt in CM Punks GTS laufen lässt. Gutes Finish, sinnvoll von der Story und wirklich spannend zu verfolgen. 10 Minuten 57, 3 Sterne von mir. Dann klarer Pin von CM Punk gegen John Cena. Ja. Erstaunlich. Ja, erstaunlich. Allerdings nur, weil Cena als Menschheitsheld natürlich abgelenkt wurde. Das war aber trotzdem, der Pin hinterher war ja klar. Der war ja ohne Eingreifen. Ja, nein. Also John Cena wurde durch R-Truth abgelenkt und lief dann direkt in den GTS. So war es. Also aber es hat ihn keiner jetzt am Fuß festgehalten oder so, sondern er war zu blöd, sich zu konzentrieren und hat lieber woanders hingeguckt. Ja, er ist halt so ein Menschheitsheld, der muss da ja gucken. Das ist ja sein Auftrag. Genau. So, mit der Cena Cappy des Fans aufbetritt. Mit der Cena Cappy des Fans aufbetritt R-Truth den Ring, was ein imposantes Bild abgibt. Die Cappy wird weggeworfen und Cena bekommt einen Schlag mit der Wasserflasche und den What's Up ab. Truth schnappt sich den WWE Title Belt und posiert damit über Cena im Ring. Am Sonntag werde er den Titel gewinnen. And that's the truth. Ja, glaube ich zwar nicht, aber war ein gutes Segment. Ich würde mir ja eine Fehde zwischen Cena und CM Punk wünschen. Das heißt, ich hoffe, dass man dieses Match jetzt dann später irgendwann wieder aufgreift. Gab's das nicht schon mal? Cena gegen Punk? Das gab's schon mal, oder? Ja, aber nur ganz kurz, glaube ich. Ja, aber das wäre schön, das ist richtig. Und jetzt beim SummerSlam kommt ja wohl erst Alberto Del Rio. Und ich schätze mal, bis dahin vielleicht noch ein weiteres Match mit R-Truth nach diesem Pay-Per-View. Und vielleicht nach dem Programm mit Alberto Del Rio. Ich vermute mal, das werden sie ein bisschen in die Länge ziehen. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr eine Fehde zwischen Cena und CM Punk fände ich ganz okay. Ja, wir werden sehen, was kommt. Auch wenn nur der Main-Event gute in Ring-Action bot, so war diese Special-Ausgabe dank vieler guter Segmente und sinnvoller Story-Fortsetzung unterhaltsam. Vor allem R-Truth wurde wieder sehr gut dargestellt und scheint Sonntag jetzt auch wieder eine Chance zu haben, wobei der Sieger natürlich klar sein dürfte. Den Pay-Per-View-Aufbau fand ich insgesamt recht gelungen. Die Matchpaarungen wurden bei Auftritten der entsprechenden Wrestler immer eingeblendet. Ich kenne die Card jetzt zumindest. Sie scheint mir allerdings etwas voll. Ansonsten bot die Raw die typischen Symptome der dreistündigen Ausgaben, aber eben nicht so schlimm wie sonst. Daumen aber nach oben. Ja, ich fand die auch überraschend gut. Ja. Gab's zwar jetzt nicht so. Es war viel überflüssiges Zeug dazwischen, aber der Main Event hat einiges wieder rausgerissen. Ja, genau. So, dann machen wir direkt weiter mit SmackDown. Ja. Wenn ich das hier geladen habe. Dann habe ich natürlich auch einen Bericht zugeschrieben. Kaching. Friday Night SmackDown. 17.06.2011. Ein ausführlicher Zusammenschnitt zur Christian Randy Orton Fehde. Sehr gelungen. Die wird dann wohl auch nochmal beim Pay-Per-View zu sehen sein. Ich denke mal, das wird dann auch das gleiche Video. Ja. Randy Orton lässt sich. Ich bring gleich fertig mit Essen. Mach dir mal keine Sorgen. Nö, ist kein Problem. Ich will ja eigentlich auch noch jemand essen. Ich esse danach dann noch einen Apfel und dann bin ich soweit fertig. Ja, das ist natürlich sehr, da bin ich total beruhigt. Randy Orton lässt sich ordentlich feiern und sagt, dass er trotz seiner Verletzung bereit wäre. Da Christian nun ja einen Title-Shot bekäme, wollte er Christian heute fairerweise erst einmal ordentlich verprügeln. Unser guter Freund Theodore Long kommt verständnisvoll hinzu und erklärt Orton, dass er das medizinische Schreiben zu einem Zustand noch nicht erhalten habe und die Viper daher heute nicht antreten wird. Christian kommt hinzu und sagt, dass Orton dank ihm durch die zugefügte Verletzung eine Entschuldigung hat, wenn er ihm am Sonntag den Titel entnehmen wird. 5 Tage später würde er Orton dann ein Rematch geben. Sheamus kommt hinzu und beschwert sich, dass er den Title Shot verdient hätte, da er letzte Woche den Champion besiegt hat. Teddy Long setzt ein Match zwischen Sheamus und Christian fest. Wenn der Celtic Warrior gewinnt, wird aus dem Titelmatch bei Capital Punishment ein Triple Threat. Beim Sieg Christian bleibt alles beim Alten. Orton bekommt von Long einen Platz ringside vor dem Kommentatorenpult zugeteilt. Wenn er eingreift, gäbe es ernste Konsequenzen. Orton erwidert nur, es sei keine Frage. Heute werde es auf jeden Fall ernste Konsequenzen geben. Endlich mal wieder ein schönes Opening-Segment ohne immer gleichen Tag-Team-Quatsch-Ansätze. Mist. Ich war mir aber sicher, dass das Titelmatch zu einem Triple Threat würde. Ich muss sagen, und auch das klingt jetzt wieder sehr lächerlich, da ich dieses Video davor der Smackdown gesehen habe und fest davon überzeugt war, dass es das auch beim Pay-Per-View zu sehen gibt, Mist, jetzt ist mein iPad schon wieder abgestürzt, war ich ganz fest davon überzeugt, das wird kein Triple Threat. Ja, das ist interessant. Ich habe das Video da gar nicht so sehr wahrgenommen, aber ich war mir ziemlich sicher irgendwie, naja, wenn sie das Match machen, da können sie ja Sheamus nicht so alt aussehen lassen. Da haben sie sich wohl gedacht, Christian gegen Randy Orton, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Naja, ich konzentriere mich lieber auf die Deutung, ob es jetzt ein Triple Threat Match wird, nicht, oh Gott, heute mit dem Sprechen wird oder nicht, also auf die Titelszene, und Thomas guckt dann lieber mal, wie die Divas da rumtanzen. Also, nee, also das Video, das fand ich, das, ja, das... Ich hab das bedeutet aus der Ankündigung des Matches, das hatte mit den Diven nichts zu tun. Ja. Erstes Match. Ich hab mir gedacht, wenn sie das Match ankündigen, dann können sie ja Sheamus nicht so schwach aussehen lassen, dass er das verliert, weil dann ja der nächste Herausforderer für Randy Orton im Prinzip schon geschwächt in dieses Programm geht. Ja. Daniel Bryan, Sin Cara und Ezekiel Jackson besiegen Ted DiBiase, Cody Rhodes und Wade Barrett. Rhodes und DiBiase. Ja, ich kann da nichts für. Erkältung ist Erkältung. Rhodes und DiBiase kommen jetzt schon zusammen rein. Da scheint man doch wahrhaftig ein Tag Team aufzubauen. Das ist schon mal sehr gut, zumal beide sich super ergänzen. Das Match ist oldschool-mäßig aufgebaut. Jeder zeigt ein paar schnelle Aktionen. Sowas sieht man doch immer gerne. Das Finish dagegen erscheint mir ungeplant. Ein Pin im einfachen Dropkick in die Ecke von Bryan gegen DiBiase halte ich für ja nicht wirklich geplant. Da wurde das Cover wohl einfach zu spät gelöst und der Ref musste bis 3 durchzählen. Daher leider auch etwas zu kurz. 5 Minuten 18 von mir, 2 Einfüllsterne. Ja, das war komisch. Ich weiß nicht, ob das ungeplant war. Ich hatte den Eindruck, dass das geplant war. Und das Seltsame ist ja, dass der Josh Matthews vor dem Match gesagt hat, dieses Match hätte noch Auswirkungen auf den Pay-Per-View, das werden wir euch aber alle später erklären. Dann kam das Match, da kam aber gar nichts und dann war dieser komische Count, wo man dachte, das wären 2 Count eigentlich und kein 3 Count und dann kam irgendwie nach der Werbepause, haben die ja nochmal ein Video gespielt und haben gesagt, der Ringrichter hätte einen Fehler gemacht und das wäre in Wirklichkeit gar kein 3 Count, weil der Ted DiBiase seine Schulter bei 3 wieder oben hatte. Jetzt hätte ich gedacht, dass sie danach dann irgendwie eine Match-Ankündigung machen, weil Wade Barrett und Ezekiel Jackson können sie ja nicht gegeneinander, weil die haben ja schon ihr Einzelmatch um Intercontinental-Titel. Jetzt hätte ich gedacht, dass sie zum Pay-Per-View noch irgendwie Tag-Team dazu nehmen mit Sin Cara und Daniel. Ja, stimmt, das ist komisch. Warum sagt Josh Matthews gegen, das schon? Ted DiBiase und Cody Rhodes. Aber das ist komisch. Vor allem, warum das Josh Matthews schon vor dem Match gesagt hat. Vielleicht gibt es das ja schon auf der Card im Internet. Wir werden das dann nachher nochmal gucken. Wahrscheinlich gar nicht. Wir werden das dann nachher nochmal beim Tippspiel im Internet nachgucken, ob es das vielleicht jetzt gibt auf der Card. Man weiß es ja nicht. Sheamus zeigt sich backstage bei Matt. Oder es wird einfach ein Dark Match werden. Ja, das glaube ich nicht. Sheamus, eher so ein Überraschungsmatch. Sheamus zeigt sich backstage bei Matt Striker glücklich. Fakt ist, dass Long endlich erkannt hätte, dass er der größte Superstar bei SmackDown sei. Heute werde er Christian ein weiteres Mal besiegen und am Sonntag ein weiteres Mal Orton, um dann endlich World Champion zu sein. Huch, das Titelgeschehen bei SmackDown ist endlich mal wieder interessant, muss ich sagen. So, dann kommt der Rückblick darauf, dass der Ref im Open einen Fehler gemacht hat, was du gesagt hast. Dann kommt das zweite Match. Jinder Mahal besiegt Wladimir Kozlov. Mahal gefällt mir als Charakter sehr gut. Bei SmackDown ist momentan zugegebenermaßen einiges Gutes los. Gegen Kozlov wirkt er im Ring allerdings teilweise schon fast etwas klein und schwach. Daher falsche Gegnerwahl. Ein Yoshitatsu wie vor einigen Wochen ist zum Aufbau schon besser geeignet. Nach einem Punch von Kali und Mahals Finisher ist das Match gewonnen. 2 Minuten 49, 1,5 Sterne. Ja, das Match, das fand ich uninteressant. Da habe ich teilweise gar nicht hingeguckt. Ich fand diesen Eingriff von Kali ganz clever. Ja. Weil er quasi dadurch, dass er so groß ist, im Prinzip gar nicht irgendwie Ringtreppe hoch musste oder so. Aber trotzdem von außerhalb des Rings quasi diesen Job gegen Kozlov, obwohl der ja nun auch nicht der kleinste ist, zeigen konnte. Ja, das ist super, ja. weil das gab es ja auch vor einigen Wochen auch schon, als der, ich weiß nicht wer es war, auf jeden Fall auf der Ringecke war und Kali da auch einfach so einen Schlag hätte anbringen können. Das ist schon gut gemacht. Also das ist auch übrigens, finde ich, eine gute Rolle für Kali, dass er einfach mit zum Ring kommt, weil für die Fans in der Halle ist das schön, weil er halt so. Ja, genau, und im Ring sehen will den eh keiner. Aber dass er dann im Ring gar nicht zeigt, bis auf halt auch dieses Eingreifen von außerhalb, das finde ich okay. Ja. Uns wird ein Match aus dem Jahre 2009, in dem John Morrison CM Punk besiegen kann, in fast 15-minütiger voller Länge gezeigt. Beide sind in den letzten beiden Jahren ziemlich gealtert. Tolle Kommentation von Jim Ross und Todd Grisham, wo jetzt allerdings der Sinn lag, uns ein 15-Minute-Match aus 2009 in voller Länge, in fast voller Länge, statt aktueller Action zu zeigen, verstehe ich wirklich nicht. Ja, hast du das im englischen Sky geguckt? Weil das ist das, was die Engländer grundsätzlich machen. Nee, ich habe das eigentlich im deutschen Sky geguckt. Das wundert mich. Sky Sports HD 2. Das wundert mich. Also üblicherweise ist das diese Matches aus der Vergangenheit, das ist dieses In the Vault. Ja. Und das wird... In so einem Tresor mit so einer Grafik. Das habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Und ich dachte, was soll das denn? Bei den, im amerikanischen Fernsehen und im deutschen Fernsehen nicht gezeigt, sondern das machen aus irgendwelchen seltsamen Gründen nur die Engländer. Das heißt, das gehört offiziell tatsächlich gar nicht zu SmackDown. Nee, ich habe das wirklich im Deutschen geguckt. Und ich dachte auch, als ich vor SmackDown, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass SmackDown theoretisch länger ist als Raw, wenn Raw jetzt nicht 3 Stunden gewesen wäre. SmackDown ging 1,35 ohne Werbung. Normalerweise ist es immer 1,20 oder so. Das machten jetzt diese 15 Minuten aus. Aber ich habe das wirklich heute zum ersten Mal gesehen. Wie gesagt, dieses In the Vault musst du eigentlich abziehen, weil das kommt nicht von den Amerikanern. Das ist komisch. Das ist in der Originalsendung im amerikanischen Fernsehen nicht zu sehen. Komisch, ich habe aber die deutsche Version gesehen. Naja. Sehr seltsam. Ich hoffe, dass es nächste Woche nicht schon wieder dabei ist. Das ist jetzt genauso wie die Engländer. Ist ja, glaube ich, auch frei in England, ne? Das weiß ich nicht. Warum die das machen, weiß ich auch nicht. Also wobei, es ist jetzt auch nicht so schlecht. Das Match war gut. Es war ganz interessant zu sehen. Wobei mir jetzt ein paar Zusammenfassungen davon... Das ist ja irgendwie nicht so richtig in den Fluss der Sendung, ne? Das wäre ja besser, wenn man das dann danach zeigt, als mittendrin. Ja, von mir aus auch irgendwie so eine Extra-Sendung jede Woche. Wäre mir auch egal. Das nennt sich Vintage Collection. Ja, Thomas, das ist doch schön. Die Vintage Collection... Gibt es... Kann man immer auf Eurosport gucken. Ja, kann man die auch irgendwie so vernünftig mit amerikanischen Kommentatoren gucken? Ich glaube nicht, ne? Also auf jeden Fall hier in Deutschland nicht. Das weiß ich nicht. Also ich kenne es nur auf Eurosport mit Kommentar von Christian Bruns. Ja, das tue ich mir dann nie an. Josh Matthews heißt Big Show... Was gegen Christian Bruns? Der macht das doch gut. Ja, trotzdem tue ich mir das nicht an. Josh Matthews heißt Big Show im Ring, willkommen, der wegen der Rio hier ist, ansonsten aber nur wenige Worte findet. Teddy Long kommt hinzu und sagt, dass strafrechtliche Schritte gegen Shows Attacke auf Ricardo Rodriguez eingeleitet wurden. Sollte sich dies heute Abend wiederholen, werde er, Long, seinen Job verlieren. Die Leute freuen sich. So, das finde ich mal absolut katastrophal und albern. Da wird Big Show mit dem Auto angefahren und weil er dann hinterher jemand, der ihn angefahren hat, angreift, wird er quasi angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Ja, das war doch auch ein Unfall, aber Mensch. Aber der ihn angefahren hat, da kommt überhaupt keiner und sagt mal hier Staatsanwaltschaft, Polizei, was auch immer. Ja, das war doch ein Unfall, Thomas. Das war ein Unfall. Ein Unfall wird trotzdem von der Polizei aufgenommen. Du kannst ja auch nicht auf der Straße mit dem Auto irgendjemanden anfahren und So, sollte sich dies heute Abend wiederholen, werde er, Long, seinen Job verlieren? Die Leute freuen sich. Big Show aber auch. Jetzt wird geboot. Daher hat Long einen Gegner für Show ausgesucht. Mark Henry. Toll finde ich das auch, wie negativ die Leute so langsam auf Theodor Long reagieren. Das finde ich super. So, ein sichtlich wütender und schon fast heulender Big Show prügelt wie ein Verrückter auf Mark Henry ein, noch bevor das Match überhaupt beginnt. Mark Henry liegt K.O. am Boden. Dieser unberechenbare Big Show gefällt mir. Nur komisch, dass er trotzdem noch Pops von den Jüngeren bekommt. Das stellt sich die WWE bestimmt etwas anders vor, denke ich mal. Ich fand das auch interessant. Das war relativ gut, dass sie Mark Dingens da Henry als Jobber geopfert haben, weil der natürlich dadurch, dass er so massig ist, wirkt natürlich jeder, der ihn fertig macht, gleich mal ein bisschen stärker. Ist richtig. Und Big Show so unberechenbar, das finde ich super. So, Big Show verlässt den Kapuzen-Shirt und gesenktem Kopf die Halle, während Mark Henry auf einer Bahre herausgefahren wird. Ich meinte übrigens, unter den Referees, die dabei standen, auch Nunzio gesehen zu haben, beziehungsweise ich meine sogar noch dann im Hintergrund Little Guido Chance gehört zu haben, so leise. Ich dachte eigentlich, der wäre entlassen, aber ich weiß auch nicht. Nee, der arbeitet jetzt als Referee. Ach, das ist ja cool, da habe ich mich doch nicht. Ja, das ist richtig. Und ich dachte schon, das kann ja wieder irgendwie nicht stimmen, da bist du ja schon wieder total falsch im Kopf. Naja. Nee, das ist richtig. Okay. Christian beschwert sich bei Matt Striker, dass er sich niemandem mehr beweisen müsse, eigentlich. Drittes Match. Tamina, Alicia Fox und Rosa Mendes besiegen AJ, Caitlin und Natalia. Ist dir auch aufgefallen, wie AJ und Caitlin beim Betreten des Rings erstmal so ganz chaotisch hin und her gesprungen sind und Caitlin da erstmal diese Rolle gemacht haben? Das war super. Ja, diese Caitlin, das ist mir damals bei der NXT-Season sowieso auch schon aufgefallen. Die ist ja sehr lustig, die hat das ja auch immer schon erzählt, dass sie sich selber auch ganz gerne auf der Schippe nimmt und das war, glaube ich, auch eher so als Scherz gemeint. Fand ich auch sehr lustig. Ja, wie die da wie so eine Bekloppte da durch den Ring gerollt ist. Naja. So, netter Samoan Drop von Tamina als Konter gegen AJ zum Sieg, 1 Minute 47, ein Stern. Johnny Curtis von NXT, habe ich zwar nie geguckt, aber der ist wohl von da, wird bald sein... Der muss da irgendwie was gewonnen haben, aber ich weiß nicht, welche Season. Ja, die letzte jetzt. Also nicht die, die jetzt läuft. Das ist die letzte läuft, ist ja, glaube ich, diese Redemption, wo alle Alten, die kein Glück hatten, letztes Mal nochmal da sind. Also, so. Man weiß auch nicht. Ich guck's halt nicht. Johnny Curtis wird bald sein SmackDown-Debüt feiern, sagt er. Heute locht er erstmal eine Ass-Karte in einem Minigolfkurs an und hält diese dann triumphierend in die Kamera. Was sollen uns diese kurzen Segmente bloß immer sagen? Naja, cool sind sie auf jeden Fall. Das sind amerikanische Sprichwörter, die sie quasi wörtlich dann darstellen. Aber ich kann die nicht übersetzen, weil das sind typische amerikanische Sprichwörter. Nenn das mal also, auf Englisch. In der Woche davor war ja sowas Komisches. Da hat er ja so einen Kartoffelchips auf der Schulter gehabt, ne? Ja, und davor war das mit dieser Milchtüte. Und im Amerikanischen, das habe ich nicht gesehen, aber im Amerikanischen gibt es so einen Ausdruck, der heißt, he has a chip on his shoulder. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Das ist aber irgendeine Redensart, die eine andere Bedeutung hat. Das heißt nicht wirklich, dass er einen Kartoffelchips auf der Schulter hat, sondern das heißt irgendwie, er nimmt sich was Besonderes vor oder irgendwie sowas halt. Mhm. Und genauso gibt es auch, he has an ass in the hole. Das heißt, er hat noch irgendwie eine Karte in der Hinterhand oder so. Mhm. Okay. Das ist ja quasi, dann macht das ja doch Sinn. Dann sind das doch wirklich ganz... Also ich finde die sowieso ganz cool, die Segmente jetzt mit diesem Hintergedanken dann. Also ich finde, das ist ziemlich gut. So, wir müssen unbedingt weitermachen. Ich muss übrigens richtigerweise im Englischen heißen, he has an ace in the hole. Aha. Das andere, was ich gesagt habe, fährt in eine andere Bedeutung. Ja. Ein bisschen. Ja, des Englischen bist du ja nicht so mächtig, sonst hättest du die Sprichworte erkannt. Aber dieser Johnny Curtis, der sieht so irgendwie so nach gar nichts aus. Der hat null Charisma für mich. Ja, ich weiß nicht. Finde ich gar nicht. Ich finde die Segmente nur mal super toll. So, wir müssen unbedingt weitermachen. Viertes Match. Jimmy und Jey Uso besiegen Heath Slater. Ich muss neu auflegen. Ja, deshalb ja. Jimmy und Jey Uso besiegen Heath Slater und Justin Gabriel. Slater und Gabriel haben jetzt ein gemeinsames Entrance-Theme, so ein junges Indie-Zeugs. Das passt sehr gut zu ihnen. Und die Usos sind schon wieder im TV. Die Usos gefallen mir auch eigentlich ziemlich gut. Usos sahen in diesem Match super aus. Ja, die gefallen mir ziemlich gut. Die sind zugleich locker und ernst und können ja auch einiges im Ring bieten. wäre der Tag Team Titel bei SmackDown wäre jetzt ein Titelmatch an der Reihe. So langsam kommt wieder etwas Fahrt in die Tag Team Szene, muss man sagen. 3,49, 1 Stern und 3 Viertel. Ja, also die Usos haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die hätten mal wieder ein Pay-Per-View-Match ruhig verdient. Ja. Auf einen Title-Shot wäre nicht schlecht. Die Tag Team Titel mal wieder nach SmackDown. Da sind, glaube ich, sowieso etwas mehr Tag Teams. Cena vs. R-Truth wird in den ganzen Werbevideos wirklich verdammt gut und wichtig dargestellt. Da freue ich mich drauf. Alberto Del Rio erwähnt das Mädchen von Ricardo Rodriguez und dass er seinen Sieg am Sonntag seinem Freund widmen wird. Big Show kommt hinausgerannt und Del Rio kann gerade noch ins Publikum flüchten. Stairdown zwischen Del Rio und Publikum, Big Show im Ring. Big Show demoliert noch so einiges am Ring. Erinnerungen an die ganz frühe Nexus kommen hoch. Waren das noch tolle Wochen. Entweder als Show in den Ring gerannt oder als Del Rio aus dem... Aber das waren leider nur sehr kurze Wochen, bis die WWE diese Storyline selber wieder kaputt gemacht hat. Ja, Daniel Bryan durch dieses Würgen von Justin Roberts, ja. Aber das waren schon tolle Wochen. So, auf jeden Fall, entweder als Big Show in den Ring gerannt oder als Dario aus dem Ring geflüchtet ist, hat sich das unterste Ringseil gelöst. Das fiel mir noch auf. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Nö. Auch dieses Match wird sehr intensiv aufgebaut. Guter Aufbau der Single-Matches beim Pay-Per-View, muss man sagen. Beim Pay-Per-View gibt es, glaube ich, sogar nur Singles-Matches. Ohne irgendwie unnötige Stipulations. Ist vielleicht auch mal ganz schön. Dieses eine Überraschungs-Tag-Team-Match, was noch kommt. Ja, man weiß es noch nicht. Randy Orton setzt sich auf den Stuhl vor dem zuvor von Big Show umgekippten Kommentatorenpult. Das gibt doch ein ganz schönes Bild ab. Fünftes Match. Christian besiegt Sheamus. Nettes kleines Match, auch wenn beide innerhalb dieser wenigen Minuten nicht wirklich viel aufbauen konnten. Der Pin erfolgte, nachdem Christian einen Move vom Turnbuckle konterte und Sheamus auf die Ringecke schlug. Schon wieder so ein komisches, ungeplant wirkendes Ende nach 6 Minuten 13, 2,5 Sterne. Randy Orton will Christian den World Title ein weiteres Mal über den Kopf schlagen, aber Christian kann fliehen. Stattdessen gibt es den Punt gegen Sheamus. Hoffentlich geht Sheamus jetzt nicht in eine Pause. Das wäre momentan vor allem bei dem Roster sehr schade. Beim Punt gibt es auch ein wenig Heat für Orton. Ja, das fand ich auch nicht gut, weil wenn Sheamus der nächste Gegner wird und ein anderer Gegner ist ja im Moment nicht sichtbar, dann haben sie ihn jetzt ein bisschen sozusagen zu weit nach unten gedrückt, finde ich. Ja, vor allem wenn er jetzt auch noch in eine Pause geht, das ging ja gar nicht bei dem Roster momentan. Fazit? Ja, und wenn er nicht in eine Pause geht, ist dieser Punt nichts Besonderes mehr. Nee, und wirkt niederschmetternd. Eine Ausgabe mit überraschend viel gutem Material, viele gute Charaktere, die Tag Team Division baut sich aus, ein wütender Big Show, die Story zwischen Orton, Christian und Sheamus geht in einem guten Opening- und Ending-Segment weiter. Wobei ich mich auch, Triple Threat hätte ich auch sehr gerne gesehen. Der Titel wirkt auf jeden Fall endlich mal wieder wichtig und Orton wird als Champion sehr stark dargestellt. Eigentlich sollte Christian jetzt also den Titel gewinnen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf Capital Punishment, was wir jetzt als nächstes tippen werden. Genau, ganz so. Kurz noch als Kommentar zu SmackDown, was ich interessant fand, ist, dass so viel Zeit investiert wurde für ein Raw-Match, nämlich Big Show gegen Alberto Del Rio. Stimmt, das ist ja... Noch mal wieder, dass SmackDown am Ende des Tages halt doch nur die B-Show ist. Und außer dem Titelmatch von SmackDown weiß ich gar nicht, was sonst noch an SmackDown-Matches überhaupt beim Pay-Per-View ist. Ist Alberto Del Rio jetzt auch bei SmackDown? Ja, ne? Schon bei Raw, schon lange. Ja, meine ich ja. Also, ja, eben. Hat ja in seinem Anfangssegment wurde er ja gefragt, warum bist du denn überhaupt hier? Weil eigentlich gehört er ja nicht zu SmackDown, wo er dann gesagt hat, ja, ich habe gerüchteweise gehört, dass Alberto Del Rio heute auch hier ist. Das heißt, eigentlich sind beide Stars bei SmackDown, obwohl sie da eigentlich nichts zu suchen haben. Ja, also, das geht so. So, dann können wir jetzt einmal ganz schnell tippen. Wir haben die Card of WrestlingRevolution.de. Ich habe übrigens alle Berichte selber geschrieben diese Woche. Ja, sehr gut. Finde ich besser, als wenn er das irgendwie von Wrestling Revolution oder so vorliest. Besser wäre noch, wenn du dir nur die wenn du dir nur Stichworte notierst und das bisschen mehr im Freitext machst, statt das vorzulesen. Ja, das wäre aber, glaube ich, fast noch mehr Aufwand. Ne, wieso, wenn du dir nur Schlagworte aufschaust? Ja, ich mache das aber immer so, ich mache nach einem Segment, einem Match, mache ich immer Pause und tippe darauf zu was ein. Und wenn ich dann da nur so Notizen, ich weiß nicht. Ich werde es so belassen, glaube ich. Du so. Musst aufpassen mit deiner Soundsendung. Hast du schon eine Klage von der Plattenindustrie? Fällt mir gerade so ein. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe die gehört, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist aber natürlich absolut illegal, was du da gemacht hast. Ja, ich weiß, man lässt sich überraschen, was kommt. Ich habe dir jetzt sogar, Podcast-Feed bei iTunes eingereicht. Mal sehen, was davon kommt. Oh je. Ja. Also ich tippe darauf, wenn du, weil das erste Mal ist, ich tippe tippe darauf, wenn irgendwie so ein Abmahnanwalt das mitbekommt, 2.000 bis 4.000 Euro. Nö. So, lass uns mal tippen, Herr hier Thomas. Wir haben hier nicht so viel Zeit. Geldgebung, da ein bisschen Diskussion haben. Oh ja. WWE Capital Punishment vom 19.06.2011 aus dem Verizon Center in Washington, D.C. Verizon. Ja. Ja, natürlich. Entschuldigung. Big Show gegen Alberto Del Rio und ich fange ich an. Oh Gott, das ist eigentlich ganz schwierig zu tippen, oder? Ja. Ich tippe auf Del Rio, vielleicht durch Disqualification auch. Das muss ja Big Show gewinnen. Ich tippe auf Del Rio. Der ist ganz halt so stark dargestellt, wenn man jetzt Alberto Rio das verlieren lässt, der wirkt ja wie nix. Ich denke, man irgendwie vielleicht Disqualifikation oder sowas. Also da man Del Rio für SummerSlam aufbauen will, würde ich auch jetzt erstmal, ich tippe auch auf Del Rio. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Big Show irgendwie gewinnt, weil Del Rio durch Countout oder Disqualifikation verliert. Mhm. Aber ich tippe trotzdem mal auf Del Rio. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Big Show so durchdreht, dass er vielleicht sogar disqualifiziert wird. Ja, das meine ich ja, dass er so weit, dass er einfach so weit draufschlägt, dass irgendwann, das dachte ich mir nicht auch. Das dachte ich mir auch bei Disqualification. So, Rey Mysterio gegen CM Punk, du darfst anfangen zu tippen. Ich tippe auf CM Punk. Ich auch, ich hoffe. Ich bin ja nicht der größte Rey Mysterio-Fan, das dürfte so langsam ja bekannt sein in diesem Format. Ich hoffe aber trotzdem, weil seine Zeit bei WWE zu Ende geht, dass CM Punk, der noch einiges vor sich hat, stark gehalten wird und deshalb das Match gewinnt. Alex Riley gegen The Miz? Da kann eigentlich nur The Miz gewinnen, weil man Riley jetzt ja 3 Wochen lang sehr, sehr stark gegen The Miz dargestellt hat. Das Problem ist, man darf Miz nicht so schrecklich schwach darstellen lassen. Ansonsten, wenn das irgendjemand anderes wäre, der sowieso bald weg wäre und man mit dem nichts mehr anfangen kann, würde ich sagen, man muss Alex Riley das gewinnen lassen. Man muss ihn aufbauen. Der kann man richtig stark aussehen. Ich denke da an Namen wie Austin. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gedacht, aber ich denke so in die Richtung. Aber man muss es natürlich Miz gewinnen lassen, denn Miz ist auch ein aufstrebender Star, mit dem man noch viel machen muss. Also, das ist für mich auch ganz schwer zu tippen, weil ich glaube, WWE selber ist auch ein bisschen überrascht, wie positiv der Riley angenommen wird. Und wenn er jetzt im ersten Match in seinem ersten großen Single-Match... Ja, man sollte da irgendwas Unklares oder Unfaires machen. Ist er dann natürlich gleich wieder weg vom Fenster. Ja, man muss was Unklares... Also ich würde hier sagen, es gibt keinen Sieger. Wie kann man das tippen, wenn es keinen Sieger gibt? No Contest? Nee, also ich... No Contest, Draw. No Contest oder Double Disqualification oder Double Countout. Ja, das nehme ich mal so an. Das schreibe ich da mal hin. Okay. So, dann gibt es ein United States Championship Match. Wer darf denn jetzt eigentlich anfangen? Du darfst anfangen, ne? United States Championship Match. Kofi Kingston ist Champion und trifft auf Dolph Ziggler. Ich glaube, das ist das am wenigsten promotete Match der ganzen Veranstaltung. Das wurde bei SmackDown letzter Woche wurde das... United States gesagt, das habe ich gerade an Wade Barrett gedacht, aber das ist ja Intercontinental. Das wurde bei der letzten SmackDown, oder Raw, ich weiß nicht mehr genau, einmal so ganz, ganz kurz erwähnt und dann war es weg. Also bei der vorletzten. Ich würde mal tippen, damit da ein bisschen Bewegung reinkommt, Dolph Ziggler. Ich hoffe das auch. Kofi als Champion, ich weiß nicht, Kofi ist zwar ganz nett, aber irgendwie, das merkt auch keiner. Und Ziggler, der ist gut, wenn der jetzt so als richtig schöner Heel-Champion zusammen mit Vicky Guerrero, man will jetzt sowieso, glaube ich, mal wieder ein bisschen mehr Valets, also Begleitung für die Wrestler nehmen, weil man hat auf WWE.com wohl auch irgendwie so eine Top-25-Liste hinzugepackt und da sah man auch wieder ganz klar, die wurde hier von WWE gemacht, dass die früheren, also dass da sehr, sehr wenige aktuelle drauf sind. Ich denke, das könnte man so als Anstoß nehmen, da mal wieder ein bisschen mehr zu machen, also dementsprechend Ziggler. Wird ihr jetzt bei den House-Shows oder bei Superstars versucht, so eine Storyline mit Tyson Kidd, der immer bei jedem Match mit einem neuen Manager hat? Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich gucke ja keinen Superstars, davon her weiß ich auch nicht, was das für Manager sind. Ich habe nur die Namen dann gelesen, die kannst du ja alles, das waren ja alles alte eingesessene Leute, ich habe nur die Namen gelesen, Superstars selber gucke ich auch was nicht. Was für Leute denn? Das war einmal Michael Hayes. Oh. Dann war es einmal Vicky Guerrero. Mhm. Und noch irgendjemand, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aha. Ich fand diesen großen, den er mal an der Seite hat, eigentlich ganz okay. Auch wenn ich den nur einmal gesehen habe. Ja, das ist schon länger. Ja, das ist aber kein Bekannter gewesen. So, mach mal weiter. Nee, ihr muss ja auch nicht bekannt sein. Dolph Ziggler. Dann können wir mal ein paar neue Manager aufbauen. Mhm. 8 Minuten noch. Ja, ich esse gerade was. Muss erstmal aufkommen. So. Intercontinental Championship Match. Intercontinental Championship Match. Intercontinental Championship Match. Wade Wade Barrett ist der Barrett. Champion und trifft auf Ezekiel Jackson und ich tippe hier. Das ist schwierig. Barrett fällt momentan nur noch wenig auf. Ezekiel Jackson sieht man sehr oft. Kann ich mir das vorstellen? Ezekiel Jackson, ja, der ist schon ziemlich ein Push, ne? Was haben wir denn heute? Wir haben, wenn Ziggler schon den Titel bekommt, US und IC wechseln, nee, dann macht man nicht. Barrett gewinnt. Leider, also ich finde auch Ezekiel Jackson durchaus gut, aber und Ja, finde ich gut. IC-Champion, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt, aber nee, denke ich auch nicht. Tausch. World Heavyweight Championship Unsere Match. normale Sprawling-Schläge und den Body Slam kann Ja, ich. du, da haben wir es schon so oft drüber gesprochen und da werden wir uns auch nicht mehr einig drüber. Das habe ich jetzt schon 10.000 Mal meine Meinung zu gesagt. World Heavyweight Championship Und ich Match. habe trotzdem, und ich hab ja trotzdem recht. Nee, eben nicht. Aber Nicht mal so wohl, Aber auch. du verstehst es letztlich ja doch immer wieder nicht. Auf die Webseite. World Heavyweight Championship Match? Kannst du nicht mal so eine Abfrage auf die Webseite stellen? Klar, so eine Abfrage, wo ich dann fünfmal Dass auf. deine Seite mal abstimmen können, ob Ezekiel Jackson was taugt oder nicht. Klar, aber so eine Allein vorbelastete, weil ich. wo ich dann Ezekiel Jackson schon mal 5 Punkte zurechne. World Heavyweight Championship Match. Randy Orton ist Champion und trifft auf Christian und du darfst anfangen zu tippen. Ich würde mir zwar wünschen, dass Christian den Titel bekommt, glaube das aber nicht. Ich tippe darauf, dass Randy Orton den Titel behält. Ich würde es aber besser finden, wenn Christian den Titel bekommt und Randy Orton ihn verfolgt. Aber ich glaube, die Fehde ist jetzt schon zu lang und die wird mit dem Sieg von Randy Orton jetzt abgeschlossen. Ja, man hat ja jetzt, ich hatte das ja schon mal erwähnt, man hat ja jetzt Randy Orton so stark dargestellt. Theoretisch wäre es ja logischer, jetzt Christian den Titel zu geben, aber Orton, der wird sowieso sehr, so sehr gepusht. Ich glaube, da, das heißt nicht ja zu viel. Ja, ich tippe auch Orton. So, dann haben wir den Main Event, das WWE Championship Match. Das wurde so gut promoted jetzt in der letzten Zeit, da freue ich mich richtig drauf. John Cena ist Champion und trifft auf R-Truth. Du nicht? Ich freue mich. Du freust dich da nicht drauf? Achso, was hast du denn gerade gesagt? Ach so, ich weiß nicht, ich tippe Man auf. könnte ja auch sagen, Artus gewinnt durch ihren Betrug den Titel und John Cena darf ihn mal nochmal ein oder zwei Matches lang sich dann den Titel zurückholen. Nee, ich glaube, sowas macht man im Main Event dieses Pay-Per-Views nicht. Ich glaube, mit diesem Pay-Per-View da, der hofft man sich einiges. Ich glaube, den sieht man als recht wichtig sogar an. Ich glaube, da hofft man sich doch einige Buys mit. So wie man den in den letzten Wochen auf. Ich habe so das Gefühl. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, der wird ganz schlechte Beiß haben. Ja, ich glaube, der wird mittelmäßige Buys haben und WWE erhofft sich da sehr hohe Buys von. Beziehungsweise höhere Buys als sonst. So, ich tippe auf Cena. Ich würde mir das zwar extrem wünschen, dass R-Truth den Titel bekommt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Leider. Ich will auch nicht Cena als Champion sehen, aber kann man nichts machen. Ich hoffe, dass Cena wieder gnadenlos ausgebuht wird. So, wir haben einen Match-Unterschied. Ich habe auf Miss getippt und du auf ein No Contest bzw. kein Ende. Das ist ja wieder fantastisch, das lohnt sich ja wieder. Und sonst nichts mehr haben wir nicht unterschiedlich. Nee. So, jetzt gehen wir noch ganz schnell auf Gibt www.com. es gar kein Diva-Match? Nee, gibt's auch noch nicht. Oh, schade. Mensch, habe ich so drauf aufgepasst, wie die getanzt haben und dann gibt es kein Diva-Match. Ja, dann kann ich mich ja jetzt auf das. Ich muss ja jetzt zum Campbell Castle. Weil die Folge von den drei Fragezeichen heißt Grusel auf Campbell Castle. Das klingt ja ein bisschen nach Gespensterschloss. Das habe ich hier zu Hause als Buch liegen. Und taugt das was? Ich lasse dich überraschen, ja. So, ich bin jetzt gerade auf der WWE-Seite. Sie sieht doch recht gut aus hier auf dem iPad. Ich gehe mal auf die Full Coverage Capital Punishment. Mal sehen, ob da noch irgendwas ist, was auf der anderen Ding ist noch nicht stand. Das könnte noch das Tag Team Match dazugekommen sein, aber ich glaube eher bei der Zahl der Matches, das waren glaube ich schon einige, könnte das eher ein Dark Match dann werden. Es waren 7 Matches und es stehen auch nicht mehr als 7 Matches hier drauf. Ja, dann kommt das vielleicht als Überraschungs- oder als Dark Match dazu. Ja, ich glaube, ein Oder achtes sagt man Match deine ist. Schlusssätze, damit Achtes Match man geht sogar fast noch. für Ja, die, ich würde mal. ich muss dann runter. und ja, hat so Spaß gemacht. Ganz kurz, wir werden Tough Enough nächste Woche noch was zu dem Finale sagen. Wir werden nächste Woche noch was zu Impact sagen, von dieser Woche und von nächster Woche. Und dann darfst du jetzt die Sendung abschließen. Also erstens, Impact werde ich mir nicht angucken, aber du kannst gerne 2 Wochen Impact erzählen. Ich kann ja in der Zeit dann essen oder schlafen oder irgendwas Positives machen. Kannst ja ein bisschen bügeln. Das Tough Enough Finale, haben wir das nicht schon längst besprochen? Nee, da warst du doch krank letzte Woche. Also, und wann erzählst du denn mal, ihr wart doch bei dieser, wie heißt das, Dinner at the Dark oder so, diese Dunkelveranstaltung in Hamburg, dass du da nochmal was von erzählst. Das mache ich auch noch, aber diese Woche haben wir da ein bisschen wenig Zeit, ne? Also. Genau, aber nächste Woche kannst nächste du Woche, mal sagen, nächste Woche sollten wir etwas früher telefonieren, das wird 3 Stunden. Sag mal, ob es interessant war oder nicht. Es war super. War super, okay, da bin ich mal auf den Bericht nächste Woche gespannt und dann sage ich mal meinen Abschied, Palim, Palim.